Nel nostro studio dell'influsso del Concilio di Trento sul comportamento umano siamo arrivati a un punto strategico, vuol dire come si diviene santo dopo il Concilio di Trento. È un piacere di presentare il dottor Peter Buschel. Peter Buschel è ricercatore e assistente all'Istituto Storico dell'Università di Friburgo Germania e stia pubblicando un volume di corrispondenza dell'Annunziatura di Colonia e ha cominciato di studiare quel problema centrale, come si diviene santo dopo il Concilio di Trento. Die Versuchung, wenn man aus Deutschland kommt oder vor allem, wenn man aus Deutschland kommt und über das Thema sprechen soll, heilige katholische Reform, moderne, ist sehr groß, mit einem gewissermaßen säkularisierten Heiligen protestantischer Provenienz des 20. Jahrhunderts zu beginnen. Ich bin dieser Versuchung nicht erlegen, sondern präsentiere Ihnen am Anfang nicht Max Weber, der kommt später, sondern einen heiligen Himmel. Der Maler dieses Himmels ist nicht nur Jesuit, sondern er stammt auch noch aus Trient. Es ist Andrea Pozzo und was Sie da sehen, ist das Deckenfresko von San Ignazio in Rom, entstanden Ende des 17. Jahrhunderts. Wäre ich Kunsthistoriker, würde ich sagen, das ist sozusagen die Vollendung des illusionistischen Kirchenhimmels, den Sie da sehen. Das Thema ist der Triumph der Gesellschaft Jesu. Es zeigt Ignatius, wie er den göttlichen Auftrag annimmt, die Flamme des Glaubens in die ganze Welt zu tragen. Lukas 12, 49. Gott Vater und Gott Sohn sind in der Mitte platziert, wie es sich gehört, doch so sehr entrückt, dass eigentlich der Ordensgründer selbst den Himmel dominiert. Der Strahl des Glaubenslichts geht von Gott auf Jesus und von diesem auf Ignatius, von wo er dreigeteilt ausstrahlt, eigentlich ja gar nicht so sehr auf die Welt, die vier Erdteile allegorisch in den Ecken, als vielmehr auf die anderen Jesuitenheiligen, die aus der Himmelsgesellschaft deutlich herausstechen. Wir sehen Franz Xaver, zu Asia gehörend, wie er die Früchte seiner Missionstätigkeit nach oben begleitet. Wir können identifizieren Luigi Gonzaga, zu diesem Zeitpunkt übrigens noch nicht kanonisiert, das passiert erst etwa 25 Jahre später. Und wir sehen Francesco Borgia, diese vier konnte ich identifizieren. Nun, warum beginne ich so? Als ich wusste, dass ich heute hier sprechen muss über Heilige, fiel mir dieser Eindruck ein. Ich besorgte mir also ein Bild dieses heiligen Himmels und hatte sofort zwei Grundprobleme, zwei Grundfragen, die diesen Vortrag bis zu einem gewissen Grad durchziehen werden. Die erste Frage ist die, eine sehr naheliegende Frage, nach der Gotteskonzeption, die hier hinter diesem Himmel steht. Die zweite Frage ist ebenfalls sehr naheliegend, es ist die Frage nach der innerweltlichen Funktion dieses Himmels. Denn das ist ja nicht nur ein Dogmenhimmel, wohl erst sogar in zweiter oder dritter Linie ein Dogmenhimmel, sondern ein Ordenshimmel, ein Jesuitenhimmel. Sie kennen sicherlich andere Beispiele für solche Himmel, ich denke nur an Il Gesù, oder Sie können auch den Benediktinerhimmel in Ettal nehmen. Was hier zum Ausdruck kommt, ist religiöse Reputation der auftraggebenden Institution, ist Konkurrenz, ist Selbstinszenierung, Psychologie, Pädagogik, Aktivierung von Sinnlichkeit ist, wie es Konrad Wiedemann, der Germanist Konrad Wiedemann gesagt hat, eine Legitimation nicht durch Ideen, Dogmen und Vertragstexte, sondern durch die höhere Beglaubigung der Vermittlungsinstanzen, also von Personen, Orten und Geschichten. Zitat Ende. Deutlich wird, diese Himmelsbilder haben eine soziale Funktion. Sie dienen der Vermittlung von Lebensformen, Lebensstrategien, von Lebensmodellen, von sozialen Orientierungshilfen. Penso molto grazie per questo cielo e per questa luce splendida. Ein Szenenwechsel. Ich komme nach Trient und nähere mich dem Konzil, dem einschlägigen Beschluss des Konzils bezüglich der Heiligen, dem Dekret, die Invocatione, Venerazione, et reliquis sanctorum et sacris imaginibus. Es ist gestern bereits angeklungen, dass dieses Dekret ziemlich übereilt, in ziemlicher Hast, noch am 3. Dezember 1563 verabschiedet wurde in Sessio 25. Die Hintergründe hat, wer sollte es anders sein, Hubert Jedin freigelegt in einem Aufsatz über die Entstehung dieses Dekrets und seine Tragweite, wobei ich sagen muss, über die Entstehung sagt er viel, über die Tragweite weniger. Nun, meine beiden Fragen, also Gottes Konzeption auf der einen Seite, innerweltliche Funktion auf der anderen Seite, habe ich auf dieses Dekret hin angewendet, überprüft. Das Kernstück des Dekrets ist die auf die Intercessio bezogene Invocatio Sanctorum als unaufgebbares Wesensmerkmal katholischer Heiligenverehrung. Das ist eine klare, auch detaillierte, wenn auch nicht explizite Zurückweisung der von Melanchthon, vor allem in der Confessio Augustana, vertretenen Konzeption evangelischer Heiligen, der Heiligen, der Stellung Christi als des alleinigen Erlösers und Heilands entgegenstehe. Ich zitiere in eigener Übersetzung, die ich aber überprüft habe. Die Heiligen, die zusammen mit Christus herrschen, bringen ihre Gebete für die Menschen Gott dar. Es ist gut und nützlich, sie flehentlich anzurufen und zu ihren Gebeten, ihrem Beistand und ihrer Hilfe Zuflucht zu nehmen, um von Gott durch seinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, der allein unser Erlöser und Retter ist, Wohltaten, Beneficia zu erwirken. Was für eine Gotteskonzeption verbirgt sich hinter dieser Bestimmung? Wie modern ist diese Konzeption? Für eine Antwort ist entscheidend, dass die Heiligen nicht als Ausführende einer göttlichen Vorherbestimmung gesehen werden, sondern als Mittler, die eigenständig, quasi autonom über ihre Bitte verfügen können, was der Confutatio entspricht, konziliare Tradition hat und übrigens auch immer auf das Rechtfertigungsdekret von Trient zurückverweist. Schon deshalb in dieser Tradition scheint diese Bestimmung, diese Konzeption, diese Gotteskonzeption nicht gerade modernisierungsverdächtig. Ja, man könnte sagen, im Gegenteil. Vergleicht man nämlich diese Konzeption mit der eines maßgeblichen Experten, nämlich mit der Konzeption Thomas von Aquins, so stellt man fest, dass bei Thomas die Heiligen eben nicht autonom, sondern als Ausführende des göttlichen Willens in Erscheinung treten. Anders ausgedrückt, der aquinatische Gott ist überweltlicher als der Gott des Trientiner Konzils. Und das heißt für Trient, wenn man einen anderen Experten befragt, Rationalisierungsrückschritt. Max Debers Gotteskonzeption ist ja bekanntlich eine Konzeption eines überweltlichen Einheitsgottes als Rationalisierungsmerkmal, indem die Heiligen in das Leben der Menschen eingreifen und ihr Schicksal mitbestimmen, wird die Vorstellung eines übermächtigen und vorherbestimmenden Gottes geschwächt. Die Rationalisierungstendenz fand bekanntlich in der calvinistischen Prädestinationslehre in ihren konsequentesten und radikalsten Schlusspunkt. Gott wird als abwesender Gott, als Deus absconditus gesehen. Sein Wesen bleibt unerforschlich. Er allein bestimmt das Leben der Menschen, deren Bestreben, sich der Erlösung zu vergewissern und das Leiden zu verarbeiten, kann im puritanischen Protestantismus nur durch eine diesseitig orientierte Lebensführung eine Lösung finden, nach Weber. Kurzum, hier nach Moderne zu suchen, fällt schwer, und ich denke, es fällt auch schwer, wenn man nicht mit Max Weber argumentiert. Meine zweite Frage war die Frage nach der Innerweltlichkeit, nach den sozialen Bezügen des Himmels und eben dieses Dekrets. Eine Frage nach Lebensmodellen, nach Modellen christlichen Lebens. Auch für diese Frage bietet das Dekret einen Anhaltspunkt, denn es ist hier von Imitatio Sanctorum die Rede. In diesem Punkt ist das Dekret ausführlicher als die Confutatio, aber in seiner Lehre von der Heiligenverehrung betont das Konzil immer wieder an erster Stelle und mit besonderem Nachdruck die vermittelnde Funktion der Heiligen, während diese Imitatio-Funktion sichtbar an zweiter Stelle rangiert. Hier ist sicherlich die Abgrenzung gegenüber dem Protestantismus, den protestantistischen Kritiken an der katholischen Heiligenverehrung zu sehen. Der Imitatio-Gedanke ist nicht neu, und ich möchte ihn auch nicht hier in seine Ursprünge zurückverfolgen, ich könnte das gar nicht. Interessant und wesentlich für mich ist, dass uns die Medievistik gezeigt hat, dass dieser Imitatio-Gedanke sich häufig in sehr komplizierten, auch längerfristigen Prozessen verdichten kann zu kulturellen Modellen. Derjenige Historiker, der das am deutlichsten gemacht hat, ist, wie ich meine, Gábor Klanicsai, der hier allerdings zurückgegriffen hat unter anderem auf Johann Heusinger und seine Theorie der historischen Lebensmodelle, die vor allen Dingen im späten Mittelalter eine sehr große Anziehungskraft gehabt haben müssen. Also dieser Verdichtungsprozess zu kulturellen Modellen, dem möchte ich mich auseinandersetzen. Das heißt, ich möchte mich auseinandersetzen mit idealtypischen sozialen Konstrukten, die Frömmigkeitsstile, religiöse Deutungsmuster, Lebensstrategien geprägt, ja, ausgebildet haben, mit Hilfe etwa der Hagiographie, der Predigt, der Zeliteratur, der Kunst. Wie interessant das übrigens ist, diese Prozesse zu verfolgen, wie dieser Imitatio-Gedanke zu einem Modell sich verdichtet, das dann Anziehungskraft gewinnt, hat Gábor Klanicsai wirklich sehr anschaulich und inzwischen auch in deutscher Übersetzung gezeigt. Er hat hier vor allen Dingen weibliche Heiligkeit des Spätmittelalters untersucht und deutlich gemacht, wie hier regelrechte himmlische Höfe, allerdings sehr adlig durchstrukturierte, entstehen, die als Gegenmodelle zum weltlichen Hof und das heißt eben auch zum männlichen Hof fungierten. Diese Modelle scheinen auch in der frühen Neuzeit sehr an Anziehungskraft, große Anziehungskraft gehabt zu haben. Man kann das am Beispiel der Heiligen selbst überprüfen. Carlo Borromeo zum Beispiel scheint sich nach dem Modell des heiligen Ambrosius geformt zu haben. Cecilia Ferrazzi hatte Teresa von Avila als Vorbild. Francesco Borgia hat sich am Ignatius orientiert, mit Erfolg. Hier also in dieser Möglichkeit, über diesen Imitatio-Gedanken zu Lebensmodellen zu kommen, hier scheint mir der Schlüssel zu liegen für die Frage nach den innerweltlichen Funktionen der heiligen Verehrung. Denn wenn sich so etwas wie tridentinische oder nachtridentinische Modelle christlichen Lebens rekonstruieren ließen, könnte auch die Frage nach der Modernität solcher Modelle gestellt werden. Weisen sie doch der Lebens- und Seelenführung die Richtung, sie formen Verhaltensweisen, Lebensmuster, sie schreiben geradezu Lebensprogramme, sie können Mentalitäten prägen. Und stellt sich die Frage nach den Kriterien für ein modernes Modell. Die Diskussion über Moderne ist ja sehr schleppend verlaufen bislang auf dieser Tagung. Man möchte fast meinen, es wurde ihr ein bisschen ausgewichen. Ich möchte hier mit relativ großem Nachdruck betonen, dass ich denke, wir kommen, wenn wir diese Frage nach der Modernität stellen, nicht darum herum, uns der Begrifflichkeiten der Moderne selbst zu bedienen. Wir müssen das tun, weil wir sonst von absoluter Modernisierung im Sinne von Herrn Reinhardt nichts mitbekommen. Das heißt, Herr Repken mit seiner Idee doch zu gucken, was ist in einer Zeit selbst als modern empfunden worden, das ist wichtig und interessant, führt uns aber gerade im Aspekt der absoluten Modernisierung nicht weiter. Das ist ein Konzept einer zu kleinen Reichweite, wie ich denke. Also, wir kommen darum nicht herum, uns da der modernen Begrifflichkeit zu bedienen. Nun, welche Begrifflichkeit nimmt man, welche Theorie wählt man sich aus? Und ich bleibe beim heiligen Max Weber. Nicht deshalb, weil ich ihn so ins Herz geschlossen habe, sondern ich glaube, dass fast alles, was sich an moderner Modernisierungstheorie entwickelt hat, irgendwo seinen Ursprung in Weber hat. Herr Reinhardt hat Talcott Parsons erwähnt. Talcott Parsons ist der amerikanische Weber-Experte gewesen. Ja, man kann vielleicht sagen, die gesamte amerikanische Weber-Rezeption ist zeitweilig zumindest von Parsons ausgegangen. Das heißt, das, was uns Herr Reinhardt vorgestellt hat, ist im Grunde doch eine Weiterentwicklung von Max Weber. Ich gehe dann zurück zu ihm selbst und werde die Weberschen Kriterien gewissermaßen pur im Hintergrund haben, wenn ich den Versuch mache, die Modernität der Modelle zu erproben. Kriterien wären, die meisten werden sie kennen, etwa die Emanzipation von planloser Weltflucht und virtuosenhafter Selbstquälerei, so ein Weberscher Begriff, zum einen. Zweitens die Suprematie des planvollen Wollens, weiterhin die reservierte Selbstkontrolle, kurzum innerweltliche Askese als zweckrationale Diesseitsorientierung, als eine Form der inneren Disziplinierung. Und Sie merken schon an diesen Begriffen, dass das im Grunde nicht weit von dem entfernt ist, was uns Herr Reinhardt vorgetragen hat. Rationalisierung, Disziplinierung, Individualisierung, Domestizierung. Das hängt sehr eng zusammen. Ich möchte übrigens, und das halte ich auch für wichtig, diese Modelle gewissermaßen postmodern gelassen anwenden. Das heißt, sie stehen im Hintergrund, ich mache sie nicht ständig wieder explizit. Damit hängt aber noch etwas anderes zusammen. Schon Max Weber hat erkannt, dass sich diese innere Disziplinierung, diese gewissermaßen anthropologische Komponente der Disziplinierung keineswegs unabhängig von der Entwicklung der Kirche zu einer rationalen Anstaltsorganisation mit monarchischer Spitze und zentralisierter Kontrolle der Frömmigkeit vollzogen hat. Weber weist selbst auf die Jesuiten hin und man könnte hier auch auf Norbert Elias verweisen mit seiner Parallelität von Psycho- und Soziogenese. Dieser Prozess aber verweist wiederum auf die frühneuzeitlichen Staatsbildungsprozesse. Die Analogie von Staat und Kirche ist bei Weber offensichtlich. Prozesse der Staatsbildung fanden im Katholizismus, so Weber, ihre Entsprechung. Erweiterung des Apparates, Professionalisierung der Pfarrer hin zu modernen Fachbeamten, Erfassung und Disziplinierung der Gläubigen und parallel zur Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols die Monopolisierung der Heilsangebote. Hinzu kommt, diese innere Disziplinierung dient nach Weber zum Zwecke der Kirche, die, wie der Staat, über ihre Machtmittel ihrerseits zu disziplinieren versucht, was man dann als äußere Disziplinierung bezeichnen könnte. Sodass jedes christliche Lebensmodell, also zuerst einmal, ja, was ja zuerst einmal eine individuelle Lebensstrategie ist, jedes Modell christlichen Lebens also, das im Weberschen Sinn modern ist, zugleich auch zur Modernisierung von Kirche und Staat beiträgt. Bevor ich sozusagen zur Sache komme, sind noch einige methodische Probleme zu bedenken. Die haben mich selbst einigermaßen umgetrieben und ich konnte sie auch nicht lösen. Das eine ist die Frage, die sich natürlich stellt, wenn man ein tridentinisches Modell christlichen Lebens rekonstruieren will, was denn überhaupt ein tridentinischer Heiliger sei. Denn erstmal brauche ich die Heiligen, dann kann ich die Modelle rekonstruieren. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe einfach mal die Literatur durchgeguckt nach tridentinischen Heiligen und eine lange Liste gefunden. Wenn ich die jetzt lesen würde, wäre das eine Art Allerheiligen-Litanei. Also das ist im Grunde genommen fast ein kompletter Himmel, den ich da gefunden habe. Also eine sehr große Zahl von Heiligen, die da zusammenkommen. Man muss bedenken, in diesem Zusammenhang auch, dass in der katholischen Reform regelrecht neue heiligen Regionen, heiligen Landschaften entstehen, wie zum Beispiel Jean-Michel Salmon am Beispiel des Königreichs Neapel gezeigt hat. Also ein recht beachtlicher Heiligenhimmel. Da fragt sich, ist da Modellbildung überhaupt möglich? Dann kommt als erschwerendes weiteres Problem hinzu, ein Teil dieser Heiligen erfreute sich traditionell großer Verehrung. Andere Heilige scheinen bereits vor dem Konzil an Popularität gewonnen zu haben. Wenn diese Heiligen nun moderne Heilige sind, wo liegt denn dann die Wurzel ihrer Modernität? Da sind wir noch bei einem anderen Problem. Ich habe eben das Wort Popularität von Heiligen genannt. Wenn wir sagen, ein Heiliger gewinnt an Konturen, an Popularität, ist möglicherweise ein tridentinischer Heiliger. Wie kommen wir zu einer solchen Aussage? Da haben wir das ganze Problem der Parameter. Wir können ja, und das ist ein Grundproblem von Historikern, die sich mit Religion beschäftigen, wir müssen ja, oder mit Frömmigkeit, wir müssen ja nach Objektivierungen von Frömmigkeit suchen. Und hier bietet sich einiges an, aber das ist alles ausgesprochen problematisch. Also zum Beispiel Namengebung. Das ist ein hochinteressanter Bereich, gerade für Heilige, aber ein hochproblematischer Bereich zugleich. Hier muss man mit enormen zeitlichen Phasenverschiebungen rechnen. Und hier sind eine ganze Reihe von methodischen Problemen, zum Teil unterschiedlichen Namengebungssystemen, die sich überlappen, zu rechnen. Wir haben Bruderschaft, natürlich, wir haben Patrozinien, aber auch das wirft eine Reihe von methodischen Problemen auf. Salmon, den ich schon erwähnt habe, hat etwa am Königreich von Neapel aufzeigen können, dass hier marianische, was Patrozinien angeht, marianische Einflüsse erst sehr spät feststellbar sind. Das heißt nicht, dass die Süditaliener mit Maria nichts zu tun haben wollten, sondern das liegt wohl vielmehr daran, dass die lokalen Gewalten, die lokalen Größen einen relativ intakten, traditionellen heiligen Himmel hatten, ein traditionelles System der Patrozinienvergabe. Hier hatte es Maria einfach ausgesprochen schwer reinzukommen. Also wir sehen, da gibt es eine Menge von Problemen zu lösen. Das Gleiche gilt etwa auch für Wallfahrten oder es gilt für die Kunst. Peter Burke hat versucht, die Kunst als ein Parameter für die Popularität von bestimmten Heiligen fruchtbar zu machen. Er hat nach Motiven gesucht und hat selbst eigentlich schon, während er das schrieb, eingestanden, wie unendlich problematisch das ist, was er da tut. Wir haben natürlich den gesamten Bereich der Erzählliteratur, aber auch das ist, Herr Brückner weiß das besser als ich, ein nicht einfaches, methodisch nicht einfaches Terrain. Ein weiteres Problem, um mich sozusagen selbst zu blockieren. Wer den Versuch unternimmt, nach tridentinischen Heiligen Ausschau zu halten, um Lebensmodelle zu rekonstruieren und nach ihrer Modernität zu fragen, muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Modelle Entwürfe des Zentrums sind. Entwürfe des Zentrums müssen aber keineswegs Modelle der Peripherie sein. Hier ist mit Konkurrenz zu rechnen, mit Verdrängungsprozessen, aber auch mit Kongruenzen. Angelo Turchini hat in La Fabbrica di un Santo gezeigt, dass es hier auch Kongruenzen gibt zwischen einem Movimento Popolare auf der einen Seite und bereits vorgestanzten heiligen Modellen, Bischofsidealen auf der anderen Seite. Das muss ich nicht ausschließen, aber es ist in diesem Zusammenhang immer wieder auch nach der Akzeptanz von Modellen zu fragen und natürlich auch nach dem Problem der Manipulation. Auch das spielt eine Rolle. Ich selbst habe mich ein bisschen wir müssen uns darüber im Klaren sein, wir haben es ja, wenn wir von Heiligen sprechen, mit den Happy Few zu tun im Barockkatholizismus. Die meisten haben es ja nicht geschafft. Und wenn man dann mal nach unten guckt, in die Prozessakten der Congregatio dei Riti, auf die ich noch zu sprechen komme, dann stellen wir fest, da gibt es ja eine Fülle auch von Gegenmodellen. All das müsste man berücksichtigen. Ich kann das nicht. Ich beschränke mich, und es liegt gewissermaßen auch in der Tagung begründet, im Thema begründet, auf die Zentralmodelle. Ich wollte das nur ansprechen. Nun, ich möchte nicht auf all diese methodischen Probleme eingehen. Die letzten Aspekte wollte ich nur nennen, um einige Forschungsprobleme noch einmal klar zu machen. Die einzige Möglichkeit meiner Ansicht nach, das Problem zu lösen, was denn nun ein tridentinischer Heiliger eigentlich sei, wer dazugehört, wer nicht, ist eine Form der Microstoria, ein im Kleinen Schauen. Wir müssen vor Ort entscheiden, ist das ein tridentinischer oder ist das kein tridentinischer Heiliger? Und ich werde Ihnen nachher ein Beispiel bringen, wo sich genau dieses Problem zeigt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Heilige sich verändern können, andere Funktionen übernehmen können, dass sie ihre traditionellen Attribute verlieren können, in neuen sozialen Zusammenhängen erscheinen können, ihren angestammten Platz im Sakralraum verlassen können. Louis Chatelier hat das sehr schön für französische Innenausstattung von Kirchen deutlich gemacht, was da für hochkomplexe Prozesse ablaufen in der Veränderung der Sakralräume. Wir sollten auch nicht vergessen, auch das Konzil bietet ein bisschen Orientierung, ein bisschen Hilfe. Nun nicht zu vergessen, auch das Dekret selbst hilft weiter bei der Entscheidungsfindung. Übrigens, gelöst habe ich das Problem natürlich nicht. Das liegt auch in der Natur der Sache. Ich komme nun zu meinem ersten Punkt. Das sind die alten Heiligen. Ich habe das etwas voluntaristisch aufgeteilt. Ich möchte hier Streiflichter Ihnen präsentieren, weniger vortragen als fragen. Ich möchte Ihnen keine Allerheiligen-Litanei präsentieren. Ich möchte in diesen Streiflichtern nur drei Aspekte ansprechen. Erstens Degradierung oder die Metamorphose des heiligen Ulrich. Im Zuge der Durchführung der Trienter Reformdekrete im Bistum Augsburg im frühen 17. Jahrhundert wurde der heilige Ulrich in der Kathedralkirche zu einem Dritt- bzw. Viertklassenheiligen mit Kommunetexten im Offizium degradiert, nachdem alle Proprientexte auf römisches Geheiß hin unterdrückt worden waren. Das stellte vor allem den Abt von St. Ulrich und Afra vor gewisse Probleme, denn er musste sich nun doch sehr stark Gedanken darüber machen, wie er seinen Heiligen wieder konkurrenzfähig machen könne. Das hat natürlich auch gewisse pekuniäre Aspekte, dieses Problem. Und er ist auf eine regelrecht geniale Idee gekommen. Er hat sich nämlich einen neuen Ulrichsaltar ausgedacht, vereinfacht gesagt, der dann auch realisiert worden ist. Der alte zeigte den heiligen Ulrich mit Fisch. Und das ist das alte Legendenmotiv, das ist das alte Ulrichsmotiv. Es zeigte ihn auf einer Stufe mit seinen Bistumspatronen Simpertus und Dionys. Nun, was hat der Abt Johannes Merck getan? Er hat einen neuen Altar errichten lassen, dessen Zentralmotiv die Auferstehung Christi ist, die sich in der Altarretabel fortsetzt, wo Ulrich jetzt ohne Fisch das Messopfer feiert, die Wandlung vollzieht. Die Verkündigung von Tod und Auferstehung Christi. In der Predella des Altars ist Ulrich als Lehrer seiner anvertrauten Kirche dargestellt, nicht mehr als Kämpfer, als Patron, der Ratten und sonstiges Ungeziefer vertilgt, sondern als Künder, der die im Messopfer vollzogene Gegenwart Christi, das Geheimnis der Auferstehung, lehrend erklärt und nahe bringt. Assistenzheilige sind nicht mehr die Bistumspatrone, sondern die beiden Ordenspatrone Benedikt und Scholastica und die lateinischen Kirchenlehrer Ambrosius, Augustinus, Gregor der Große, Hieronymus, Garanten für die Gegenwart Christi im Messopfer. Darunter dann das neue, auch neu angelegte Ulrichs Grab. Ich glaube, der Fall spricht für sich, wie hier ein Abt versucht zu modernisieren oder zumindest ein Aggiornamento versucht, um seinen Heiligen über die Zeit zu retten. Wir wissen, dass das nicht gelungen ist, dem Abt, trotz dieser Idee, aber wir sehen hier ganz deutlich, worauf das dieses Streiflicht hinweist. Auf Christozentrismus, die Christologie des Konzils mit der zentralen Glaubensaussage der eucharistischen Realpräsenz. Zugleich sehen wir die Furcht vor dem, was das Dekret Abusus nennt, Missbrauch nennt. Das ist kein Zufall, dass dieses Legendenmotiv des Fisches verschwindet. Das ist auch eine gewisse Absicherung gegen mögliche Missbräuchlichkeiten in diesem Zusammenhang. Und wir sehen nicht zuletzt, wie ernst wir die Liturgie zu nehmen haben. Das ist mehr als Papier. Das kann Initialzündung sein, das kann Prozesse einleiten, die dann zu solchen Reaktionen, wie wir sie hier bei dem Abt sehen, führen. Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, wie viel da liturgisch nach Trient passiert ist. Also ich nenne ein paar Stichpunkte nur. Katechismus Romanus, der die Heiligennamen 1566 festschreibt. Dann die Überarbeitung des Martyrologium Romanum durch Cesare Baronio. seit 1584 war eine Neufassung für den kirchlichen Gebrauch offiziell vorgeschrieben. All das mit sehr Auswirkungen natürlich auf etwa die Acta Sanctorum, auf die Bollandisten. Sicherlich auch, muss man einschränkend sagen, lag das diese Form der Quellenkritik in der Luft. Denken Sie an Erasmus Hieronymus' Biografie. 1568 Breviarium Romanum, 1570 Missale Romanum Pius des V. mit dem Kalendarium Romanum, das theologisch sehr umstritten ist. Ich will das nur andeuten, damit mir die Zeit nicht zu sehr wegläuft. Kurzum, wir sollten liturgische Reformen, gerade wenn wir uns mit Heiligen befassen, ernst nehmen und sie nicht nur als Papierkram zurückweisen. Zweiter Punkt, Entkollektivierung oder die Zerschlagung der Heiligengruppen. Hier muss man ein deutliches Fragezeichen machen. Das ist mehr eine Perspektive als eine Sicherheit. Im Zuge der Reform des Missale Romanum strich die Ritenkongregation 1617 die Sondermesse zu den 14 Nothelfern, die ihr in einem in Venedig gedruckten 1532 in wenig gedruckten Messbuch vorlag. Ich bin auf diese Nachricht gestoßen, diesen Beleg gefunden und wusste damit nichts anzufangen. Und bin dann, habe mir das aber gemerkt und bin dann bei Hermann Hörger auf eine ikonologische Analyse süddeutscher Altäre gestoßen. Und da ist nun interessant, es handelt sich um Altäre, die um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert neu gestaltet wurden, verändert wurden, neue Programme erhielten und so weiter, wo in die Planung eingegriffen wurde. Und Hörger weist nach, dass allem Anschein nach die Verehrung der 14 Nothelfer und auch einer Reihe anderer heiligen Gruppen an Anziehungskraft verloren haben muss. Ich lasse da ein großes Fragezeichen. Das aber wiederum hat mich weiter denken lassen. Was ist denn das, wenn das stimmt? Was ist das, diese Entkollektivierung? Heißt das, dass die tridentinische Reform den Typus des im Mittelalter wurzelnden Gruppenheiligen zerschlagen hat? Ich habe weitergeguckt und habe ähnliche Indizien anderswo gefunden. Cosmas und Damian zum Beispiel scheinen in der katholischen Reform keine große Rolle mehr gespielt zu haben. In Kaufbeuren etwa sind sie ganz eindeutig in der Namengebung von Ignatius zurückgedrängt worden. Ähnliches wird man wohl auch für die vier Marschälle, die Jungfrauengruppen, die sieben Schläfer sagen können. Hörger fasst zusammen oder Hörger stellt diesem Entkollektivierungsprozess entgegen den neuzeitlichen Individualheiligen. Die neuzeitlichen Individualheiligen, die, wie er sagt, Heilige gewesen seien, die einen neuen Weg zu Gott und damit zur menschlichen Vollendung aufzeigten, der weitgehend entgesellschaftet, das heißt nur in der persönlichen und einsamen Nachfolge zu bewältigen war. Sie kamen damit dem sola fide Prinzip Luthers sehr nahe. Ich halte das für überzogen, aber was Sie hier gesehen haben, der Heiligenhimmel, das ist ja kein Gruppenbild mit Ignatius, sondern das ist ein Ensemble von konturiert in Erscheinung tretenden Individuen. Auch in der Namengebung kann man hier Indizien für diesen Entkollektivierungsprozess sicherlich ausmachen, wie Michael Mitterauer gezeigt hat. Und das führt zu einer weiteren Dimension, nämlich Entkollektivierung scheint auch bis zu einem gewissen Grad Degradierung bedeutet zu haben. Denn in dem Moment, wo eine Heiligengruppe zerschlagen wird, sich auflöst, geht ja auch die Kraft, die Möglichkeiten dieser Gruppe gehen verloren. sie werden dann nicht zu die einzelnen Teile der Gruppe werden dann ja nicht zu wirkungskräftigen Individualheiligen, sondern sie verschwinden in der Versenkung. Das kann man also in der Narbengebung etwa feststellen. Das dritte Streiflicht, das habe ich genannt, der Fall Maria. Wenn ich die Diskussion von gestern schon gekannt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich mit dem heiligen Josef beschäftigt, der auch ein ausgesprochen interessanter, vielleicht sogar ein noch interessanter Heiliger als die Maria ist, denn der heilige Josef beginnt erst in der katholischen Reformzeit an Konturen zu gewinnen. Nicht? Im Mittelalter ist das der alte Mann, der im Hintergrund ein Süppchen kocht. Um 1600 ist es andersrum. Da steht Josef relativ weit vorne und das Süppchen wird von Maria gekocht. Aber ich lasse das, auch aus Zeitgründen. Es besteht eine große Einigkeit darüber, dass Maria eine Zentralgestalt christozentrisch-tridentinischer Theologie und Frömmigkeit gewesen ist. Also wenn eine Gestalt hier auftaucht in dieser Richtung, dann ist es Maria. Wir haben einige Punkte schon genannt. Wir hatten genannt die Empfehlung des Rosenkranzgebets 1569 durch Pius V., die Perlenschnur, die als katholisches, zum katholischen Erkennungszeichen wird. Hinzuweisen ist auf die lauretanische Litanei, das marianische Offizium, das Angelusgebet, das Salve Regina, Marienliteratur im weitesten Sinne, Petrus Canisius, Maria, die unvergleichliche Jungfrau und hochheilige Gottesgebärerin 1577, ganz wirkungsmächtige Schrift. Es ist auf die marianischen Kongregationen hinzuweisen, auf die Marienwallfahrt. Herr Brückner hat schon gesagt, wie wichtig etwa Loreto wird, das im Mittelalter ein relativ unbedeutender Wallfahrtsort ist und dann mit der katholischen Reform zu dem Wallfahrtsort schlechthin avanciert. Man kann das in der Namengebung feststellen. Was ich nicht weiß, ist, das ist gestern angesprochen worden, inwieweit denn Maria auch als Identifikationsmodell gedient hat. Möglicherweise ist das nach meinen Ausführungen noch unwahrscheinlicher als jetzt. Allerdings muss ich dazu sagen, in der Namengebung hat Maria eine große Rolle gespielt und das kann man auch ex negativo herausfinden. Michael Pammer etwa hat das in seiner Dissertation gezeigt, wie am Ende der katholischen Reformzeit auch das marianische Namengut, also vor allen Dingen eben der Name Maria, zurückgedrängt wird, verschwindet. Das angesprochene, das schon häufig angesprochene Problem bleibt natürlich. Wenn die Maria der katholischen Reform eine moderne Maria ist, woher kommt dann diese Modernität? Ist die Intensivierung der Marienfrömmigkeit nichts anderes als ein Anknüpfen an spätmittelalterliche Traditionen, eine Reaktivierung, Reanimation, Ausweitung von Frömmigkeitsformen, die ohnehin lebendig geblieben waren, nur kurzzeitig unterdrückt werden konnten? Diese Fragen bleiben und sie werden, wie mir scheint, vor allen Dingen von der deutschen Forschung, wir haben das auch hier gesehen, stärker gestellt als etwa von den Italienern, weil eben die Reformation da war und es gibt ja Indizien für eine Krise der Marienverehrung, nicht nur in den protestantischen Bereichen, mit der Reformation. Was hat Trient zu Maria gesagt? Das Erbsündendekret, ich beginne mit der Theologie, das Erbsündendekret vom 17. Juni 1547 im Dom von Trient blieb ohne klaren Lehrentscheid bezüglich der Gottesmutter. Es war keine positive Lehrentscheidung zugunsten der ja heiß diskutierten Immaculata-Konzeption Marias. Immerhin, das kann man wohl sagen, gewisse Impulse sind da unverkennbar. Ja, zur Sonderstellung Marias vor allen anderen Menschen, ein Ja zur Sonderstellung Marias vor allen anderen Menschen, mehr noch indirekt sogar Billigung dieser Konzeption, denn dort, wo von Erbsünde die Rede ist, wird Maria im Unterschied etwa zu Johannes dem Täufer nicht mit eingeschlossen. Positive Wirkungen gibt es da gewiss für eine verstärkte Marienverehrung, aber ist das eine Initialzündung? Möglicherweise ist eine Antwort da eher im Dekret, im Bilderdekret selbst zu suchen. Denn Es gibt keine andere heilige Gestalt, die so christozentristisch ist wie Maria. Das heißt, wenn ich die Autonomie der Interzession betone, dann ist Maria die Konsequenz dessen. Zugleich aber ist Maria natürlich auch eine ausgesprochene, Stichwort Abusus, gefährliche Heilige, die sich möglicherweise leicht zwischen den Mensch und Christus drängt, sodass man da nicht mehr so ganz genau vorbeigucken kann. Aber wenn man sich aggressiv, wenn man sich nicht defensiv versucht, dieses Dekret umzusetzen, dann ist Maria im Grunde genommen genau das, was dieses Dekret brauchte. Eine sehr wirksame Fürsprecherin und zugleich der Mut, Maria aufleben zu lassen, weil man hoffte, eben Missbräuche abstellen zu können. Maria also, aber welche Maria? Ist denn die nachtridentinische Maria noch die Maria des Mittelalters? Diese Frage zu beantworten, muss ich den Boden Triens verlassen ein wenig und mich weiter ausdehnen in den Bereich katholische Reform allgemein. Und da stand ich nun wieder Ochs vorm Tor, denn die Fülle von Mariendarstellungen, von Funktionen Marias, von Traditionen, von sozialen Bezügen, von Wirkungswelten war enorm. Ein Beispiel nur etwa bei Adriano Prosperi in seinem Aufsatz Madonna di Città, Madonna di Campania. Da kann man das nachvollziehen. Maria als Adressatin, als Ansprechpartnerin und Helferin der Frauen mit durchaus, wenn man Rebecca Habermas Glauben schenken will, emanzipatorischen Effekten. Maria als jemand, der Freiräume eröffnet. Maria die Jungfrau, die apokalyptische Schlangentöterin. Ich könnte hier ewig weiterreden. Wie soll ich da ein Modell bilden? Wie kann man da Modelle bilden? Ich habe eine mögliche Antwort gefunden in einer 1993 erschienenen Arbeit von Philipp Sörgel über die Propaganda, die gegenreformatorische Propaganda in Bayern. Da heißt es zum Abschluss eines Kapitels, in dem Sörgel vor allen Dingen auf Mirakelbücher und Erzählliteratur eingeht, zitiere: Unlike the medieval Mary, who meted out aid to all regardless of the quality of their piety, this virgin intended those she helped to change and become rigorous practitioners of the Catholic religion. Mary now expected more in return than a pound of wax or a length of clothes. Hier scheint mir das Neue, das Andere, der Unterschied zur mittelalterlichen Maria zu liegen. Ich habe mich daraufhin nochmal umgesehen und würde folgende These vertreten oder folgendes Modell vorschlagen. Allerdings ein echt etwas komplex gewordenes Modell. Diese Maria der katholischen Reform, diese nachtridentinische Maria, ist eine fordernde, ja provozierende Maria. Eine multifunktionale und doch konturierte Aktivistin, die genau weiß, welcher Platz ihr im heiligen Himmel zukommt, den sie dominiert. Es ist eine voluntaristische Maria, die mit Leichtigkeit ein paar Nothelfer aus dem Felde schlägt. Diese Maria nivelliert, strukturiert, hierarchisiert die Gesellschaft der Heiligen. Diese Maria bietet gewiss Schutz, Trost, Zuversicht für die Ihren, aber all das ist eben nicht mehr umsonst zu haben. An dieser Maria können sich die Geister scheiden. Diese Maria ist eine konfessionalisierte, intransigente Maria, eine Maria, die integrieren und spalten kann, die sensibilisiert für die feinen Unterschiede, Gruppenhomogenität garantiert, die Werte, Normen nicht nur vermittelt, sondern auch einfordert. Diese Maria ist eine politisierte Maria. Sie ist die Patronin katholischer Fürsten und verdrängt als Patrona Bavariae 1647 wie Wolfgang Reinhardt einmal geschrieben hat, den heiligen Patron der Ortsherrschaft, wie der Landesherr, die Ortsherrschaft selbst verdrängt. Diese Maria ist eine militarisierte Maria, eine Maria vom Siege, eine Generalissima, eine sakrale Generalstabschefin mit durchaus expansiven Tendenzen. Kurz, diese Maria ist eine moderne Maria in aller Ambivalenz, die diesem Begriff inhärent ist. Frage, ist das auch eine Maria des Konzils von Trient? Damit sind die alten Heiligen, die drei Streiflichter, abgeschlossen. Also Christozentrismus auf der einen Seite zusammenhängt mit Degradierungsprozessen, Entkollektivierung mit Fragezeichen, Marienmodell der nachtridentinischen Zeit. Sicherlich ein komplexes Modell, und wenn man dieses Modell jetzt mal so akzeptiert, dann ist tatsächlich die Frage, kann man sich denn mit dieser Maria eigentlich identifizieren? Ich komme zu den neuen Heiligen und habe wieder das alte Problem. Ist jemand, der, sagen wir, 1622 heilig gesprochen wurde, schon deshalb ein nachtridentinischer Heiliger? Wenn Paul V. 1608 Francesca Romana heilig spricht, was ist denn das dann? Hat das etwas mit Trient zu tun oder handelt es sich um etwas, was man als ganz traditionelle, ja antimoderne Pietas bezeichnen könnte? Als Pietas gegenüber den Römern, als Pietas eines Angehörigen einer aus Siena stammenden Familie, die ängstlich bestrebt war, als römischer Adel zu gelten. Kein Wunder, wenn Giulia Barone einen Aufsatz über die Heiligsprechung von Francesca nennt, La riproposta di un modello agiografico medievale. Wie steht es dann überhaupt mit Beziehungen, mit Politik, mit Geld? Karl Rahner hat einmal gesagt, die kanonisierten Heiligen sind die Initiatoren und die schöpferischen Vorbilder der je gerade fälligen Heiligkeit, die einer bestimmten Periode aufgegeben ist. Sie schaffen einen neuen Stil, sie machen einen neuen Typ als christlichen glaubwürdig. Gilt das für Francesca Romana oder für den 1606 kanonisierten Gregor den VII.? Auch hier kann es nur heißen, man muss ziemlich genau hinsehen, aber bevor ich versuche hinzugucken, noch ein Hinweis: dieser Pietas werden engere Grenzen gezogen im Verlauf der Jahrzehnte nach dem Konzil von Trient. Das noch ganz kurz, denn der Prozess, der schon im Mittelalter feststellbar war, der Prozess, dass sich das Papsttum versucht hat, die Heiligsprechung zu reservieren, dieser Prozess setzt sich vehement seit vor allem 1588 fort. 1588 wird die schon mehrfach erwähnte Riten, eine Kongregation, die mit natürlich gewissen Abänderungen bis heute besteht und die dafür zuständig ist, die Vorbereitung für eine Kanonisation, die Grundlagen für eine Kanonisation zu schaffen. Das ist ein höchst komplexes und schwieriges, formalisiertes Verfahren, schon sehr modern auch das. 1588 ist zugleich das Jahr der ersten Kanonisation seit 1523. Es hat seit 1523 keine Kanonisationen gegeben, keine offiziellen Kanonisationen. 1588 wurde Diego de Alcalá heilig gesprochen, das war der erste, und dann ging es relativ zügig weiter. Man kann in dieser Zeit zwischen 1523 und 88 durchaus von einer Krise der Kanonisierung sprechen. Es geht dann aber weiter. Hinzuweisen ist vor allen Dingen auf Urban den VIII., der es noch schwieriger macht, ein Heiliger zu werden. Er formalisiert das Verfahren weiter und setzt im Grunde genommen jetzt den päpstlichen Anspruch, das päpstliche Recht zur Kanonisation, den Ausschließlichkeitsanspruch, der schon im Mittelalter formuliert worden war, setzt diesen Anspruch nun wirklich institutionell um. Wichtig ist hier vor allem, dass er versucht, eine ein Grundproblem radikal zu ändern. Bislang war es immer so gewesen, dass jemand stirbt, es bildet sich eine Fama Sanctitatis aus und es bilden sich gewisse Verehrungsformen auf, man wird auf jemanden aufmerksam, es entsteht ein Kult am Grab, die lokalen Machthaber werden aufmerksam, der Bischof wird aufmerksam und so entsteht so etwas wie ein Heiliger, der dann möglicherweise bestätigt wird vom Zentrum. Urban dreht das um. Er verbietet regelrecht, ich drücke mich jetzt etwas wenig kanonistisch aus, er verbietet regelrecht eine solche Art der Kanonisation, sondern versucht, einen Kult vor der Heiligsprechung zu verbieten. Das heißt, ein Kult vor der Heiligsprechung ist ein Hindernis für die Heiligwerdung, für die Kanonisation. Er kann das dann nicht durchhalten, weil es natürlich sehr alte Kulte gibt und macht dann einen kleinen Kompromiss. Aber es müssen neue Prozesse eingeführt werden, die tatsächlich nur dazu dienen, festzustellen, gab es einen Kult oder gab es keinen. Später mit Prosper Lambertini und also Benedikt dem 14. Wird dann diese Form der ungewöhnlichen, also über einen Kult erfolgten Kanonisation dann gleichberechtigt. Alles nur angedeutet, nur um deutlich zu machen, der Pietas werden immer stärkere institutionellen Grenzen gesetzt nach Trient. Nun, das Problem, was ich angesprochen habe, das Problem, was ist denn nun eigentlich ein nachtridentinischer neuer Heiliger, habe ich versucht in den Griff zu kriegen durch Kollektivbiografien. Ich konnte da auf Peter Burke zurückgreifen, der einmal gefragt wird, hat, wie man ein Heiliger der Gegenreformation wird. Und er hat ganz formalistisch alle Heiligsprechungen von 1588, also Einführung der Ritenkongregation bis Mitte des 18. Jahrhunderts, wodurch die Reformen Benedikts des 14. wieder eine Zeitspanne von etwa 30, 40 Jahren entstand, in der nicht kanonisiert wurde. Er hat also diese Heiligen in dieser Zeit, etwas über 50, untersucht, Kollektivbiografien gebildet und kam zu 5 heiligen Hauptrollen. Der Ordensgründer, der Missionar, der Seelsorger, der Wohltäter, der Mystiker, beziehungsweise die Mystikerin. Nun, wenn wir glauben, hier hätten wir nun also die Modelle, die wir brauchen, dann sind wir wahrscheinlich auf dem Holzweg. So einfach ist das nicht. Und das Burkes Typologisierung ist ausgesprochen problematisch. Zum einen haben wir da das Quantifizierungsdilemma. Wenn Burke darauf hinweist, dass relativ wenig Frauen kanonisiert werden, hat er recht. Das war eigentlich immer so. Es gab immer weniger Frauen, die kanonisiert wurden, als Männer. Nur, was sagt das denn aus über Modelle von Heiligkeit? Wenn wir uns das Spätmittelalter angucken, dann stellen wir fest, dass die Frauen zwar von der absoluten Kanonisierungszahl in der Minderheit sind, dass sie aber ausgesprochen prägende Heiligkeitsmodelle ausgefüllt haben. Also dieses Dilemma müssen wir berücksichtigen. Dann Typologien verschleiern ja auch. Wenn Burke von Mystik, von Mystikerin spricht, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass genau dieses Modell, nämlich das Modell der mystischen Heiligkeit, im Grunde genommen nach Trient verschwindet. Es wird sehr misstrauisch beäugt. Ich habe eine ganze Reihe von Belegen dafür, die ich jetzt nicht bringe. Übrigens, Teresa von Avila wird 1602 nicht etwa als Mystikerin kanonisiert, sondern ihrer heroischen Tugenden wegen. Man ist jeglicher Form von Mystik ausgesprochen skeptisch gegenüber. Hinzu kommt eine weitere Gefahr: Typologie nivelliert. Ordensgründer ist hier gleich Ordensgründer, Mystikerin gleich Mystikerin. Wir müssen da sehr viel genauer hingucken. Verdeckt eine weitere Problematik, eine solche Typologie nicht möglicherweise das, wonach wir hier suchen, ist möglicherweise die Typologie, verschleiert die Typologie das Zentralproblem der Moderne. Ich habe also nach diesen Einwänden versucht, eine neue Typologie zu erstellen. Ich habe versucht, nach sozialer Herkunft natürlich zu fragen, Bildungshintergründe, spirituelle Prägungen, Karrieremuster, Frömmigkeitsstile, all das versucht, idealtypisch zu rekonstruieren, und bin gescheitert. Ich bin nicht weitergekommen als Burke. Ich habe auch nach diesem Typologisierungsversuch, der etwas differenzierter, etwas stärker auf Trient hin abzielte, bin auch da nicht zu einer Lösung gekommen. Ich konnte kein Strukturprinzip für diese Modelle finden. Und in diesem Fall ließ mich auch Max Weber im Stich, da habe ich auch keine Antwort gefunden und deshalb habe ich dann zu Goethe gegriffen. Und Goethe äußert sich tatsächlich zu einem Heiligen. In seiner italienischen Reise schreibt er aus Neapel am 26. Mai 1787, das ist der Tag Neris, folgendes, ich zitiere. Philippus Neri steht in hohem Ansehen und zugleich heiterm Andenken. Man wird erbaut und erfreut, wenn man von ihm und von seiner hohen Gottesfurcht vernimmt, zugleich aber hört man auch von seiner guten Laune sehr viel erzählen. Seit seinen ersten Jugendjahren fühlte er die brünstigsten Religionstriebe und im Laufe seines Lebens entwickelten sich in ihm die höchsten Gaben des religiösen Enthusiasmus. Die Gabe des unwillkürlichen Gebets, der tiefen, wortlosen Anbetung, die Gabe der Tränen, der Ekstase und zuletzt sogar des Aufsteigens vom Boden und Schwebens über demselben, welches vor allem für das Höchste gehalten wird. Zu so vielen geheimnisvollen, seltsamen Innerlichkeiten gesellte er den klarsten Menschenverstand, die reinste Würdigung oder vielmehr Abwürdigung der irdischen Dinge, den tätigsten Beistand in leiblicher und geistlicher Not seinem Mitmenschen gewidmet. Doch bedeutender muss es auffallen, dass gerade dies zu Luthers Zeit geschah und dass mitten in Rom ein tüchtiger, gottesfürchtiger, energischer, tätiger Mann gleichfalls den Gedanken hatte, das Geistliche, ja das Heilige, mit dem Weltlichen zu verbinden, das Himmlische in das Säkulum einzuführen und dadurch ebenfalls eine Reformation vorzubereiten. Denn hier liegt doch ganz allein der Schlüssel, der die Gefängnisse des Papsttums öffnen und der freien Welt ihren Gott wiedergeben soll. Soweit Goethe. Goethe geht auch noch auf Neris Wahlspruch ein. Spernere mundum, spernere te ipsum, spernere te sperni, und weist darauf hin, das Erstere, das könnte ein Hypochonder schaffen. Das Letztere, das Verachten, dass man dich verachtet, das sei eines Heiligen würdig. Nun, der Neri mag ja die Welt verachtet haben, aber er hat sie eben nicht gemieden, ganz im Gegenteil. Und hier scheint mir der Punkt zu liegen. Es ist ja bezeichnend, dass da jemand, der die Welt verachtet, keine Gegenmodelle entwirft. Er geht nicht in die Wüste, er wird kein Asket in der Wüste. Es werden keine Utopien entwickelt. Goethe hat das nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, das, was er Innerlichkeit nennt, seltsame Innerlichkeit auf der einen Seite und klarer Menschenverstand auf der anderen Seite. Das waren für ihn Gegensätze, die ihn nicht korrelieren wollten. Meine These ist nun, und da hätten wir dann das Strukturprinzip des Modells christlichen Lebens. Meine These ist, dass es die Synthese ist dieser beiden Bereiche, die eben dieses Strukturprinzip der nachtridentinischen Modelle christlichen Lebens geprägt hat. Giuseppe Alberigo hat über Carlo Borromeo gesagt, dass er charakterisiert sei in einem englischen Aufsatz von Unity between interior perfecting and pastoral commitment. Diese innere Perfektion ist bei Carlo Borromeo extrem christozentristisch über Exerzitien vermittelt. Gleichzeitig aber stellen wir fest, der andere Bereich, ein voluntaristisches Temperament, ein persönlicher Asketismus und, wie Alberigo hervorhebt, Planning and Creativity. Jedin hat gesagt, dass Borromeo, das Vorbild Borromeo, schwerer wiegt als alle Dekrete des Konzils von Trient. Planning and Creativity. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass die Zeitgenossen, wenn sie versucht haben, Borromeo zu beschreiben, ganz häufig ins Arsenal militärischer Begrifflichkeit gegriffen haben. Die Diözese wird da als zum Exerzierplatz, der Bischof zum Offizier. Innerweltlicher Aktivismus, das ist ein Stichwort, was eben auch auf weitere Dinge weist, wie Professionalisierung, wie effizient. Wir dürfen nicht vergessen, diese Leute sind effiziente Bürokraten. Ich denke vor allem auch etwa an François de Sales in diesem Zusammenhang. Und wenn wir jetzt weiter gucken, dann stellen wir fest, dass wir genau das nun wirklich idealtypisch bei einem weiteren Heiligen haben, nämlich bei Ignatius von Loyola. Der hat gewiss eine ganz andere religiöse, spirituelle Sozialisation. Aber hier haben wir fast idealtypisch die Synthese von Spiritualität, von verinnerlichter Christusfrömmigkeit und innerweltlicher Aktivität. Das individualisierende Prinzip der Selbsterfahrung tritt hier besonders konturiert in Erscheinung in der Jesusschau. Wir können hier eine disziplinierte Seelenführung feststellen, genauso wie eine disziplinierte Lebensführung. Radikale Selbstdisziplin im Inneren wie im Äußeren, das macht diesen distanziert rationalen Organisator aus. Dieses Moment, dieses Strukturprinzip, denke ich, ist es, was Hubert Jedin gemeint hat, als er davon sprach, dass Leute, Heilige wie Ignatius, Canisius, Borromeo, Franz von Sales, durch eine innere Verwandtschaft charakterisiert sein. Wolfgang Reinhardt hat einmal hervorgehoben, dass Aktivismus modern sei, weil er dem alten Wertsystem widerspricht, in dem Muße und Kontemplation den höchsten Rang eingenommen hatten. Ich denke, man muss weitergehen und muss sagen, dass in den Heiligen der katholischen Reform der Gegensatz von Vita Contemplativa und Vita Activa aufgehoben ist. Das alles ist nun, und nicht nur, wenn man Weber zitiert, ausgesprochen modern. Die Frage ist aber und bleibt, wo ist diese Moderne zu verorten? In Trient? Ich glaube nicht. Ich denke, dass in Trient mehr der periphere Bereich angesprochen ist, nämlich die konkrete Ausformung dann der innerweltlichen Aktivität, des innerweltlichen Asketismus, wie man etwa an Borromeo, für den ja Trient nun ein ganz, ganz wichtiges Ereignis, eine Art Konversionsereignis fast gewesen ist. Aber das betrifft ja eigentlich den peripheren Bereich. Nun, damit bin ich am Ende. Ich möchte keine Zusammenfassung Ihnen präsentieren, sondern vielleicht 3, 4 kurze Schlaglichter, die möglicherweise zur Diskussion zu stellen wären. Zum einen das Verortungsproblem. Sie haben festgestellt, ich habe damit schlichtweg Probleme gehabt und kann das auch nicht hundertprozentig auflösen, aber vielleicht geht es gemeinsam. Dann das Problem Laboratorium. Ich habe auf dem kleinen Paper kurz darauf hingewiesen, es handelt sich bei diesem heiligen Himmel um ein Laboratorium der Moderne. Man kann diesen Begriff für verfehlt halten, aber wenn ich mir angucke, was hier für ein Experimentierfeld da ist, was für ein komplexer kultureller, intellektueller, sozialer und anthropologischer Schmelztiegel, dann scheint der Begriff gar nicht so abwegig zu sein und die Protestanten konnten über ein solches Laboratorium eben nicht oder nur bedingt verfügen. Das ist eine einzigartige Vermittlungsinstanz, dieser nachtridentinische heiligen Himmel, ein ganz vitales Medium zur Vermittlung und Einübung neuer Frömmigkeitsstile mit auch sehr stark seismografischen Qualitäten. Eine Möglichkeit, kreativ und das heißt natürlich auch immer manipulativ mit der Tradition umzugehen. Eine Möglichkeit auch vielleicht, um Ausgleiche zu schaffen zwischen Peripherie und Zentrum. Ich möchte ganz am Ende, bin dann fertig, aber in diesem Zusammenhang noch ein anderes Problem kurz ansprechen. nämlich ein Problem, das auf das Herr Ganzer hingewiesen hat, der versucht hat, die Ambivalenz der Moderne aufzuzeigen, vor allen Dingen, indem er darauf hingewiesen hat, dass Trient auch eine enorme Verarmung dargestellt hat. Dieser Himmel, mit dem wir es hier zu tun haben, ist ein intransigenter Himmel. Es ist kein Zufall, dass da Erasmus nicht drin ist, und man muss sagen, er hätte sich da wohl auch nicht wohl gefühlt. Um das, was ich damit meine, zu konkretisieren, möchte ich abschließend eine mittelalterliche Stimme zitieren, die Stimme von Arno Borst. Borst fasst einen seiner Aufsätze zusammen. Schutzheilige werden für mittelalterliche Gemeinwesen vor allem deshalb benötigt, weil die Menschen jeglicher Herrschaft von ihresgleichen aus guten Gründen misstrauten. Schutzheilige halfen ihnen, ihr Zusammenleben in möglichst großer Freiheit zu regeln. Ich glaube, dass der Heilige Himmel, von dem ich heute berichtet habe, diese Funktion nicht mehr erfüllt. Vielen Dank. Zunächst auch wirklich herzlichen Dank für diesen vorzüglichen Vortrag, der ja doch wirklich ganz interessante Perspektiven in dieser Problematisierung aufgezeigt hat. Für mich stellen sich da einige Fragen und auch Fragezeichen. Zunächst einmal, vielleicht ist von Wichtigkeit, wer popularisiert diesen Himmel? Und da geschieht das natürlich nördlich der Alpen irgendwie mit so einer Verspätung von 100 Jahren. Da liegt dann der 30-jährige Krieg und die sehr späte Durchsetzung der tridentinischen Ideale dazwischen. Und da ist dann eben die Frage nicht, welcher Orden ist gerade in der Peripherie dort am Zuge? Nicht, sind es also die Franziskaner, sind es die Jesuiten, die also dann ihre Heiligen dort anpreisen? Und bei den Jesuiten, und das zeigte ja auch dieses Pozzo-Bild, gab es dann eben doch ganz erhebliche Schwierigkeiten, vor allem deshalb, weil Ignatius von Loyola als Ordensgründer ja nun relativ spät kanonisiert wurde. Ich glaube, es lagen 100 Jahre fast zwischen seinem Tod und seiner Kanonisierung. Ich glaube 1622 ist Ignatius kanonisiert worden, also relativ früh. Ja, also ich erinnere nur aus der ganzen politischen Ikonografie an dieses herrliche Gemälde von Rubens auf dem, es heißt Ignatius-Altar in Antwerpen, aber es ist in dem Sinne noch gar kein Ignatius-Altar, weil er noch gar nicht die Ehre der Altäre erreicht hatte. Und da arbeiten also die Jesuiten, oder arbeitet zumindest Rubens mit einem ganz dollen Trick. Dargestellt auf dem Altar ist eigentlich der heilige Franz Xaver, der ja problemlos offensichtlich kanonisiert worden ist. Aber im Zentrum dieses Bildes steht also vor diesem Altar, vor diesem Bild, der heilige Ignatius, wirklich also auch von der Farbqualität und von der Lichtgebung im Zentrum und hält eine Predigt. Also man sieht, das ist der heilige Ignatius, aber der ist noch nicht heilig. Heilig ist eigentlich nur der heilige Franz Xaver. Und auf diese Weise umging man wohl auch diese Problematik, die ja wohl auch in dem Pozzo-Gemälde dort auftauchte. Ein weiterer Komplex ist die Frage, die sich eben auch stellt im Zusammenhang mit der Popularisierung der Heiligen, dass es ja dann auch nachtridentinisch wieder so etwas gibt wie politische Heilige, wo vor allen Dingen die Habsburger dafür sorgen. Und das kommt dann eben auch erst so im 18. Jahrhundert zur Geltung, allen voran der Johann von Pomuk, der eben so quasi als Husersatz dann für die Habsburger und vor allen Dingen die böhmischen Lande zu sehen ist, nicht? Und der ja auch relativ spät erst kanonisiert wird, ich glaube 1724, aber davor wird eben schon dieser riesige Kult in Bewegung gesetzt, der ja nun auf allen Brücken und Flüssen irgendwie zur Geltung kommt. Ein weiterer Aspekt, diese Entkollektivierung, das überzeugt mich nicht so ganz, oder zumindest scheint es nicht zu einer Peripherie angekommen zu sein. Wenn man daran denkt, welche Rolle ja nun gerade im 17. Jahrhundert, wo ja die Pestphasen, also jetzt immer nördlich der Alpen gesehen, im Zuge des 30-jährigen Krieges und des medizinischen Verfalls eben relativ häufig auftreten. Dann diese Pestalien, die Rolle, die diese Pestalien spielen. Und für viele, gerade dann wieder rekatholisierten Protestanten, sind diese Pestalien irgendwie ein Zugang oder bilden einen Zugang eben zum Katholizismus. Und auch die 14 Nothelfer sind ja nicht ganz verschwunden. Immerhin reicht es noch materiell gesehen zu der herrlichen Kirche, die Balthasar Neumann dort gebaut hat. Zu der Frage, dem Wandel des Marienkults. Auch da ist es so ganz interessant, wenn man Wallfahrtsorte untersucht, wie also zunächst einmal Maria in den Schmerzen, die also so zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges eine Rolle spielt, dann zu Beginn des 18. Jahrhunderts völlig verschwindet und da eben dann Maria in der Glorie kommt. Nicht? Also auch hier merkt man so einen Wechsel. Und schlussendlich diese Frage von Modellbildung. Ich glaube, das haben Sie dann auch selbst angesprochen. Da rückt dann doch durch den Nachtridentinisch die heilige Familie mit der Aufwertung des heiligen Josef, an dem offensichtlich die Habsburger sehr stark interessiert waren, eben an die Stelle des spätmittelalterlichen Sippenaltars. Nicht Anna verschwindet relativ zu dieser Zeit, aber Josef und die heilige Familie so als Idealbild der katholischen Familie rückt doch dann sehr stark in den Mittelpunkt. Ja, eine Antwort ist natürlich nicht ganz einfach, weil eine Unmenge Aspekte ja waren. Also ich versuche mal so ein paar Dinge. Heiligendarstellung oder die Darstellung von Heiligen, die noch gar keine Heiligen sind, durchaus mit Nimbus und so, das ist relativ üblich, das kann man häufiger nachweisen. Es ist natürlich auch ganz interessant und man kann das dann auch bis Luther, nicht? Luther mit dem Nimbus. Und der ist ja nun auch nicht kanonisiert worden. Also das gibt es häufiger und das ist ein interessantes Phänomen, das man vielleicht mal flächendeckend untersuchen könnte und da seine Schlüsse ziehen könnte. Das ganz große Problem der Popularisierung neuer Heiliger, da bin ich ja fast überhaupt nicht drauf eingegangen und ich bin ja jetzt schon zu lang gewesen. Da spielen, da haben Sie recht, die Orden eine ganz, ganz große Rolle, das ist ganz klar. Und das ist auch ein höchst interessanter Prozess und ein sehr komplexer und schwieriger Prozess. Da hat auch die Tradition eine ganz wesentliche Bedeutung, wie da neue Kulte auf alte, schon bestehende Kulte gepfropft werden. Da entsteht plötzlich ein Ignatiuswasser und so weiter. Man knüpft also an bestimmte etablierte Gebräuche in Anführungsstrichen an, um Heilige zu kanonisieren und das Volk zu bringen. Das klappt übrigens keineswegs immer. Und das hängt sehr stark damit zusammen, wo man und in welcher Weise man das versucht. Also, soweit ich weiß, wurde mal versucht, den Xaver zum Heiligen der Fischer zu stilisieren. Das hat nicht geklappt. Der Nikolaus war einfach stärker. Der war nicht zu verdrängen. Der Xaver ist immer ein Missionsheiliger geblieben. Sie haben ihn nicht anderswo reingekriegt. Nicht? Es kommt also auch immer darauf an, gegen wen muss man antreten. Also das sind eine Fülle von Aspekten, die da eine Rolle spielen und die ganz spannend sind, nicht? Diese Prozesse im Einzelnen nachzufassen. Politische Heilige, natürlich, das ist auch ein Aspekt, den ich sicherlich zu wenig behandelt habe. Die politischen Kräfte, die hinter bestimmten Popularisierungen, Heiligenkulten stehen, das ist natürlich ganz entscheidend, auch für die Modellbildung sicherlich entscheidend. Ich habe das bewusst ein bisschen außen vor gelassen, denn die Gefahr ist dann aber auch, dass wir das Wesentliche nicht kapieren. Das Wesentliche war für mich ja die Frage, wo ist das Strukturprinzip dieser Modelle? Und ich denke, dass das unabhängig von jeglicher Politisierung, von bestimmten Klientelverhältnissen, von bestimmten Pressure Groups, von bestimmten Ordensinteressen, dass dieses Strukturprinzip tatsächlich in diesem Zusammenfall von verinnerlichter Christusfrömmigkeit und innerweltlicher Askese beziehungsweise innerweltlichem Asketismus liegt. Das ist, denke ich, das Entscheidende. Und hier müsste man gucken, woher kommt das? Und das muss ich nochmal auch deutlich fragen. Meiner Ansicht nach hat das was mit den Jesuiten zu tun, hat das sehr viel mit Ignatius zu tun. Und dann ist die Frage, wo sind wir dann? Sind wir dann möglicherweise bei der Devotio Moderna? Und wo ist dann die Rolle des Konzils? Ist das Konzil gewissermaßen hier eine Art, ja, Katalysator, was den Peripherbereich dieses Strukturprinzips angeht? Klar, der Borromeo hat seine Handlungsanweisung, seine Art, wie er in seiner Diözese agiert. Da hat er natürlich viel von Trient. Aber was liegt davor? Und davor liegt ja bei ihm auch eben diese Verbindung von Innerlichkeit und Aktivismus. Das muss man sich klar machen. Also ich habe vielleicht auch diesen politischen Aspekt deshalb zurückgenommen, um mir diesen wesentlichen Aspekt umso deutlicher in Erscheinung treten zu lassen. Zur Entkollektivierung, da bin ich dankbar, ich hatte da auch meine Zweifel, es passte mir natürlich gut in Kram. Eine Entkollektivierung hat eben doch immer etwas Modernes an sich und der Individualheilige, der da entsteht gegen so eine Gruppe, das ist natürlich schön, nicht? Auf der einen Seite das Mittelalter, auf der anderen Seite die Moderne, die Individualität, die sich da Bahn bricht. Sie haben recht, wie das dann tatsächlich, ob sich das halten lässt, ist die Frage. Pestheilige, ist klar, die hatten natürlich aufgrund ihrer Funktion immer wieder Zeiten eines guten Zulaufs. Das ist leuchtet ein. Maria, die Problematik habe ich, glaube ich, Sie haben recht, man müsste das mit der Heiligen Familie auch hätte man bringen können. Das ist wirklich ein ganz spannender Aspekt. Übrigens muss man aufpassen. Die Heilige Familie in der frühen Neuzeit ist nicht nur so ein ideologisches Konstrukt. Da wird also eine Zwei-Generationen-Familie oder so angepriesen. So einfach ist das nicht. Es ist unendlich komplex. Im 19. Jahrhundert, denke ich, da wird's platter. Da hat man den heiligen Josef als den den Held der Arbeit, den katholischen Helden der Arbeit, der eben ein selbstgenügsamer, guter Katholik ist, der nicht aufmüpfig ist und der das akzeptiert, was ihm da geboten wird. Da hat man auch nicht mehr, keine Distanz mehr, da kann man ja, das ist ja eine Verkörperung, da ist Josef ja auch der junge Mann dann, der wirkliche Familienvater, da ist Josef der Kontralassal. Das ist in der frühen Neuzeit, glaube ich, viel differenzierter und sehr viel subtiler, dieses Problem. Also auch was die Multifunktionalität angeht, dieser heiligen Familie. Also man würde es nicht, glaube ich, so einfach machen, da nur so ein ideologisches Konstrukt zu sehen, was dazu dienen soll, ein bestimmtes Familienmodell zu propagieren. Übrigens, da ist noch ein anderer Aspekt, der bei Josef eine Rolle spielt. Josef ist ja nun der Zimmermann. Und er wird eben immer arbeitend dargestellt und ich hatte erst die Idee, darf also eine gewissermaßen ein protestantisches Arbeitsethos zu sehen, aber das ist problematisch, das ist nicht ganz ausgeschlossen. Aber Josef ist sehr fleißig, sehr aktiv, bleibt aber arm. Das heißt, das ist gewissermaßen die katholische Variante des protestantischen Arbeitsethos. Ich weiß es nicht. Ich bringe das nur mal, Herr Brückner widerspricht mir. Also wenn wir schon bei protestantischem Arbeitsethos sind, kommt jetzt Frau Schaumschütte dran. Mach es vielleicht ein bisschen kürzer, sonst ist der Antrag dabei. Zu groß. Bitte schön. Ich würde gerne was zu Ihrem letzten zum Arbeitsethos sagen. Bei den Lutheranern sieht es nämlich ähnlich dann eher aus wie bei den Katholiken, aber ich glaube, das ist nicht meine Frage hier. Ich habe einige Bemerkungen, ein bisschen überschneidet sich das auch mit dem, was eben schon gefragt worden ist. Ja, Entschuldigung. Zunächst zu Ihrem Säulenheiligen Max Weber. Die Frage ist, ob Sie an dieser Stelle die richtige Führung hatten. Denken Sie daran, und das ist nur eine Anregung, die können Sie gar nicht beantworten jetzt, Max Weber selbst steht in der Diskussion des 19., 20. Jahrhunderts des protestantischen Deutschland. Er kann genauso wenig wie Goethe Verständnis für das haben, was Heilige sind und will das auch gar nicht. Das wollten all die Protestanten nicht, Trölsch und wie sie alle heißen. Und deswegen ist es möglicherweise hier nicht der richtige theoretische Bezugsrahmen, innerweltliche Askese, all die Begrifflichkeiten, die Max Weber hier beschreibt, sind Dinge, die, wenn ich Ihr Referat, Ihr schönes Referat hier Revue passieren lasse, eigentlich eher in die Irre führen. Das ist meine erste Bemerkung. Und die zweite schließt sich da gleich an. Das, was Sie an Strukturprinzip als Synthese formulieren, ist etwas, auf das Max Weber eben gerade nicht gekommen ist, weil er zum Beispiel das reformatorische Anliegen bei Martin Luther auch nicht so verstanden hat, wie wir das heutzutage beschreiben. Und das führt wieder in das zurück, was Sie formuliert haben. Es ist Luthers Anliegen gewesen, das Weltliche zu verchristlichen, das Geistliche zu verweltlichen. Das ist Ihre Synthese. Und das ist bei Luther überhaupt nicht modern. Der hätte sich fürchterlich gewehrt. Das ist die Rückkehr zu dem, was in der Kirche schon immer mal gewesen ist. Und damit komme ich zu meinem dritten Prinzip und meiner dritten Frage und möchte doch nochmal auf das verweisen, was ich nicht gehört habe, was Sie aber so zurückgewiesen haben. Ist es nicht doch sinnvoller, bei der Frage nach Modernität erstmal zu fragen, was ist in der Zeit als modern verstanden worden? Dann kommen wir nämlich möglicherweise auf ganz andere Wege, zu beschreiben, was Anliegen der Zeitgenossen war, gegen was man sich absetzen wollte, wohin man vielleicht zurück wollte und das gar nicht als modern verstand, was letztlich aber modern gewirkt hat. Also diese Dinge möchte ich mit einem Fragezeichen nochmal versehen. Und schließlich zum vierten eine Frage, die ähnliches anknüpft, was eben schon gefragt wurde. Wenn Sie so schön beschrieben haben, wie bei Maria wird es ja besonders deutlich, dass heiligen Bild geformt wird, was es bewirken kann, dann fragt man sich sofort, wer hat das denn so entworfen? Vorhin wurde gefragt, wie wurde das durchgesetzt? Zunächst muss man erstmal sagen, was für Potenzen stehen denn dahinter, die ein solch geschlossenes Heiligenbild produzieren? Das ist mir nicht verständlich gewesen und das können Sie natürlich nicht beantworten, aber als Frage möchte ich stellen. Nun, Max Weber ist ein bisschen, ich habe ihn so reingeworfen in das Ganze und habe ihn eigentlich etwas ausgenutzt. Ich habe ihn zum einen ja genommen, seine Rationalisierungsthese, um zu zeigen, diese Gotteskonzeption ist nicht modern. Und ich glaube, da hätte ich Weber wahrscheinlich gar nicht nötig gehabt. Ich denke aber, und ich habe übrigens Weber, die Äußerungen Webers zum Katholizismus sind ja sehr verstreut und sehr diffus und nicht besonders systematisch. Das heißt, ich musste hier ein bisschen hier und da greifen. Das ist ein Grundproblem. Aber ich denke schon, dass diese Kategorien interessant sein könnten. Denn es geht hier ja um das, was Herr Reinhardt absolute Modernisierung genannt hat. Und wenn wir das in den Griff kriegen, dann brauchen wir diese Kriterien. Und da kann man bei Max Weber abgucken. Ich habe übrigens eine ganz wesentliche Konsequenz nicht gezogen. Für Weber ist die Gotteskonzeption ja nicht losgelöst von der innerweltlichen Askese. Also dass Weber natürlich die Heiligenverehrung nicht reflektiert, nicht verstehen konnte und so weiter und Goethe das nicht, das ist ganz klar. Da brauchen wir, Weber hat einmal, glaube ich, von Polytheismus gesprochen im Zusammenhang mit der Heiligenverehrung. Aber was interessant ist, Weber, ich habe Ihnen ja gezeigt, hier im Trient haben wir einerseits eine rückwärtsgewandte Gotteskonzeption, Rationalisierungsrückschritt, und wir haben, wenn es denn stimmt, eine moderne Konzeption dieser Modelle. Und das ist natürlich gegen Weber. Denn für Weber ist klar, je weiter der Gott weg ist, desto größer ist die innerweltliche Askese. Bei mir ist es so, oder hier haben wir es so, wir haben einen Gott, der eben nicht so weit weg ist, und wir haben trotzdem die funktionale Äquivalenz, was die Verhaltensweisen angeht. Ihr Hinweis, wir müssen fragen, natürlich hat sich Luther nicht als modern verstanden. Und natürlich hätte er wahrscheinlich mit diesem Referat nichts anfangen können. Aber das interessiert mich nicht. Entscheidend ist hier die Frage tatsächlich, was trägt dieser heiligen Himmel zur absoluten Modernisierung bei? Und da, denke ich, kann man dieses Begriffsinstrumentarium schon zur Anwendung bringen. Das ist dann eigentlich nur eine Frage der Varianten. Also das wäre dann eine Auseinandersetzung, ob ich das stärker so in der Ausprägung von Tucker Parsons nehme oder ob ich hier vielleicht Norbert Elias stärker ins Spiel bringe. Das ist im Grunde genommen eigentlich nur eine Variation. Nicht? Also insofern würde ich daran festhalten. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht darüber reflektieren muss, wie die Zeit Moderne verstanden hat, wie wir sie ja fehlinterpretieren. Also das, was ich tue, ist natürlich eine krasse Gegeninterpretation der möglichen Selbstinterpretation von Luther, von Ignatius und so weiter. Aber das liegt in der Natur der Sache begründet. Das liegt in der absoluten Modernisierung oder in der Frage, inwieweit gibt es hier Tendenzen, die in diese Richtung weisen. Also das muss ich in Kauf nehmen, dass ich Luther Unrecht tue. Aber ich glaube, er lebt damit gut. Potsdam vor, noch ein Tor, Herr Meisen. Vielleicht, Entschuldigung, noch zu Maria muss ich, ich weiß das, ich sag danach noch was zu. Also, Freiburg lässt Potsdam reden. Ja. Ich schließe mich an, es ging ja um methodisches Problem. Ich verstehe an sich deine Argumentation gut und ich habe auch nicht die Schwierigkeiten Repkins oder von Skiera mit dem Modernisierungskonzept, aber ich glaube trotzdem, dass du etwas Abusus getrieben hast mit dem heiligen Max, und zwar insofern, als du seine Kategorien verwendet hast, um zu zeigen, dass gewisse Heilige, nachtridentinische oder also Heilige, von denen du gesprochen hast, dass sie modern sind und nicht inwiefern sie modern sind. Das Schöne am Weberschen Instrumentarium meines Erachtens ist ja, dass man beurteilen kann, sozusagen, wo wir uns befinden auf einem Weg in die Moderne. Es gibt überall, wenn du von Ignatius, ich glaube es war Ignatius, als einem effizienten Bürokraten sprachst, bin ich zusammengeschaudert, haben mir aber gleichzeitig gesagt, also nach den Kriterien könnte natürlich auch irgendein Heiliger Ambrosius im 4. Jahrhundert oder Cicero, ließe sich natürlich auch machen. Ob dann das Webersche Konzept noch sehr sinnvoll eingesetzt wird, wenn wir überall moderne oder protomoderne oder prämoderne oder bimoderne Protagonisten finden, scheint mir etwas fragwürdig. Ich habe mich das dann auch besonders gefragt, wie du methodisch zu deiner modernen Maria gekommen bist, die Feldherrin, expansive Feldherrin und so weiter. Und am Schluss hast du einfach gesagt, ja, das ist also modern. Ich denke, du hast ja erwähnt, dass es sehr viele Mariendarstellungen, Marienkonzepte gab. Und du hast hier einerseits die Dinge schön rausgepflückt, die dir reinpassen, unterstelle ich dir jetzt, und hast sie dann noch so benannt, dass man das allenfalls auf die Moderne hinlenken könnte. Ich denke, das würdest du vielleicht in einem ausführlichen Referat oder in einem Aufsatz auch vielleicht auch bringen, dass man immer beide Seiten mit berücksichtigen muss. Das Moderne, wie auch das Herkömmliche, Traditionelle oder Dinge, die in eine ganz andere Richtung weisen. Also, so ganz kann ich diese, das nicht verstehen, was hier eingebracht worden ist. Weber selbst hat ja etwa über Ignatius geschrieben. Und er hat der Ignatius als rationalen Organisator bezeichnet. Natürlich kann man das auch für irgendwelche römischen Feldherren tun. Das ist ja gerade der Sinn der Weberschen Kategorien, dass man das tun kann. Die Webersche Charismathese, da können Sie Jesus genauso reinpacken wie, Adolf Hitler. Das ist ja ein Problem, mit dem man sich auseinandergesetzt hat, aber wir müssen uns darauf einlassen. Wir müssen uns darauf einlassen, wenn wir hier überhaupt was bewirken wollen. Übrigens, meine Aufgabe war es nicht, über traditionelle Elemente bei Ignatius zu sprechen, sondern über die Modernität des Himmels. Aber gerade Ignatius ist ja das Webersche Beispiel, und da widerspricht er sich im Grunde genommen ein bisschen selbst, für den rationalen innerweltlichen Asketen. Das sind ja die Begriffe, die Weber für Ignatius selbst gebraucht hat. Das Problem ist nur, dass Weber eben gleichzeitig einen Deus Absconditus braucht eigentlich, um wie einen Ignatius zu erzeugen. Das ist ja gerade der Witz der Sache. Er misst im Grunde dem Ignatius mehr Modernität zu als Luther, sagt aber andererseits, es tut mir leid, diese innerweltliche Askese kann eigentlich nur entstehen, wenn der liebe Gott möglichst weit weg ist. Das ist, und ich wundere mich darüber, dass diese Schiene, die ich da gelaufen bin, so viel Unverständnis hervorruft. Ich glaube, da steckt noch ein Stück weit diese protestantische Problematik mit Moderne dahinter, habe ich den Eindruck. Denn ich denke, ja, es ist, ich glaube, was dahinter steckt ein bisschen ist, dass ich hier wirklich Weber und die Heiligen zusammenbringe. Aber das hat er selbst gemacht und ich finde das nur konsequent, dass ich das dann auch weiter tue. Also ich sehe da überhaupt gar kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Solo molto brevemente, visto il tempo, l'ora. E una sola cosa, ecco, io ho trovato la sua presentazione e soprattutto l'idea del laboratorio come molto suggestiva e anche come dire, promotrice di sviluppi per la comprensione, ecco, del periodo. Solo, ecco, mi ponevo, come già anche un intervento precedente, quindi era soltanto un invito a un'attenzione, ecco, alla santità di lungo periodo, cioè non chiaramente il tridentino o il post tridentino segna una rottura per certi versi con nuove figure e una nuova modellistica di santità. Ecco, un'attenzione però anche al permanere di figure che magari più vicine ai santi di pronto soccorso, ai not, ai santi tipo San Rocco, insomma, ecco, quelli legati soprattutto alle malattie, ecco, questi pongono forse qualche problema di inserimento all'interno di un discorso di santità moderna, ecco, c'è un periodo molto più lungo. Un'ultima cosa, ecco, era forse, ecco, il quadro va un attimo anche, soprattutto il modello del laboratorio celeste, un attimo confrontato con la trattatistica o la pratica cattolica della immagine sacra. Penso sia, va bene, alle notissime cose di Paleotti, ma anche a studi per periodi un pochino più tardi, non so, un libro, un saggio di Bösflug, eccetera. Ecco, credo che rapportarsi con questo genere di trattatistica e di pratica possa risultare utile ai fini del suo lavoro. Credo, almeno so, una domanda che... Ich glaube, dass vor allen Dingen der letzte Punkt sehr wichtig ist, den habe ich ja auch ausgeklammert, dieses Dekret. Das ist ja eigentlich das sogenannte Bilderdekret. Da geht es ja um die Bilder und darum, dass es wird gesagt, wir müssen, oder es wird deutlich gemacht, wir müssen vom Abusus weg. Das heißt, wir dürfen in diesen Bildern keine magischen Kräfte an sich walten sehen, sondern wir müssen auf die Prototypen kommen. Das spielt eine große Rolle und Sie haben zu Recht die Arbeit von Bösflug genannt, wo es ja um die ganz Crescentia von Kaufbeuren geht, die ja das Problem hatte, dass sie eben die Trinität in Form eines Jünglings in ihren Visionen gesehen hat. Das hat relativ viel Aufsehen erregt und ist ein sehr interessanter Fall für diese Frage. Ich möchte das nicht en Detail, aber ich glaube, dass das gerade dieser Aspekt für Kunstgeschichtliche Fragen und für diese Bilder Frage. Ich habe das gar nicht sehr weit ausgeführt, welche Möglichkeiten das gibt. Also Herr Brückner hat gestern eben auch auf diese anthropologische Komponente dieser Bilder hingewiesen. Das ist wirklich ganz enorm, was da an Sinnlichkeit eben auf allen Ebenen aktiviert wird und welche Möglichkeiten das Bild hat, hier eben auch in der katholischen Reform zu wirken, mit aller Problematik. Also gerade diese Auseinandersetzung mit dem Heiligen, mit der Trinitätsdarstellung etwa, zeigt das eben, wie leicht man da auch daneben greifen kann. Und hier ist tatsächlich Laboratoriumscharakter festzustellen, denn hier kann man wirklich Kreativität freisetzen. Das darf man ja noch nicht vergessen. Diese Himmel, ich habe den von San Ignazio genommen, also Il Gesù, oder wo Sie hingucken, das ist doch eine unglaubliche Kreativität, die sich da, das ist eine Vermittlung von Geometrie, von Rationalität, von Farbgebung, von Impulsen jeglicher Form. Hier wird aber auch Hierarchie, Ordnung, Disziplin vermittelt. Und dieses hier, denke ich, hat das Wort vom Laboratorium eine ganz besondere Bedeutung, wenn wir diesen Aspekt der heiligen Bilder mit einbeziehen. Es war nicht alles, aber ein Stück weit. Herr Brückner. Sie haben mir ein schönes Stichwort gegeben, weil ich tatsächlich von einem Bild auch sprechen will. Aber zunächst nur ganz kurz noch zu dem Josef. Um sie zu bestätigen, das ist ja auch wieder ein christologisches Anliegen. Der Josef kommt in die Verehrung über die Sterbebruderschaften, weil er in den Armen Jesu gestorben ist. Das ist das Vorbild. Das ist all das, was wir auch besprochen haben. Jesus in dem Herzen tragen, in seinen Armen sterben. Und jetzt kommen wir zu den Jesuiten, die ja den Namen Jesu immer vor sich hertragen, das aber nicht neu erfunden haben, sondern da ist der Bernardino da Siena, der das schon gemacht hat. Und jetzt wird es aber zum Jesuitenzeichen. Noch eine kleine Einfügung über den Ignatius, der eben wirklich seine Ideen, ja doch auch seine bildlichen, von der Devotio Moderna her hat. Ich habe gestern schon mal in der Diskussion von diesem Lernen nach der Hand gesprochen und die tägliche Gewissenserforschung in den Exerzitien des heiligen Ignatius sind ja nachher auch in der Art illustriert worden in Antwerpen, wie sie schon im 15. Jahrhundert im Geiste der Devotio Moderna dargestellt werden. Und da, es gibt einen berühmten süddeutschen Holzschnitt, mehrfach aufgelegt, ab 1466, sind oben links und rechts die beiden heiligen Prototypen, der Vita Activa und der Contemplativa, die Martha und die Maria drauf. Und da ist dieses Zusammenführen, dass das eine nicht ohne das andere geht, dabei. Und ein weiteres Bild wäre das, was auch sowohl von den Jesuiten gefördert wird, wie bei den Lutheranern akzeptiert ist. Das ist auch ein aus dem mittelalterlichen Denken in Frauenklöstern stammende Vorstellung, die nun bildhaft umgesetzt wird, die geistliche Hausmagd, wo also die einfache, aktive Frau, die jeden Akt des täglichen Lebens vom frühen Aufstehen über das Kehren, über das Feuer machen, wie einen Kreuzweg oder wie ein Leben Jesu nachvollzieht, und dass diese Verbindung von aktivem und geistlichem Leben über der Selbstheiligung des Eremiten steht. Denn es ist der Eremit, der vom Engel diese Frau gezeigt bekommt, weil er gefragt hat, habe ich nun alles getan? Und wird er sagt, es gibt ganz andere Leute als dich, guck dir diese Magd an. Natürlich wird das Sozialdisziplinien verwendet und wird noch auf die Dienstmägde hin ausprobiert. Aber dahinter steht dieser große, wichtige Gedanke. Und das Letzte ist das eigentliche aufregende Bild, auf das ich Sie aufmerksam machen möchte und das Sie sich unbedingt genauer anschauen müssen, weil die Kunsthistoriker schauen sich sowas nicht an, weil das zu viel Gedankenarbeit dahinter steckt. Das ist der linke Seitenaltar der Michaelskirche in München von dem Viviani, also einem Italiener, der hochgeholt wird, um dort solche Bilder zu malen. Und der am rechten Seitenaltar das Alte Testament, der Alte Bund, und am linken den Neuen Bund hat. Und der neue Bund, wie sieht der aus? Da kommt all das, was wir heute diskutieren, drin vor. In der Mitte, in der Sonne, die Sonne selbst eigentlich darstellend, ist das IHS. Das ist Christus, davon geht alles aus. Oben drüber ist Gott Vater und dazwischen der Heilige Geist. Aber unter dem IHS steht auf einem Altar ein, wie ich behaupte, Mariengnadenbild. Das ist eine Marienstatue. Ist natürlich die Vorstellung wieder Maria Ecclesia, durch den Hals, dem Kopf, all diese Vorstellungen. Aber unter ihr, auf dem Altar, alles in der Senkrechten durch, da steht die Eucharistie, eine Monstranz. Und da vor dem Altar klingen links und rechts die Stände. Das ist der bayerische Herzog und alle weltlichen, der Kaiser und so weiter. Und auf der anderen Seite die Klerisei. Um diese Aureole des IHS aber ist im Grunde die ganze Gnadenlehre dabei. Da sind nämlich die Engel mit den Armen Christi, die auch sonst in der Kirche sind. Das ist die Erlösungstat Christi. Also da ist sozusagen das ganze Tridentinum in ignatianischer Sicht drin. Ich finde das ein so aufregendes Bild. Und ich habe das noch nirgends richtig interpretiert gefunden, habe das selber mal versucht, das ist aber erst im Druck, das kriegen Sie dann. Ja, ich kann mich eigentlich dann nur bedanken für den Hinweis und möchte übrigens, also wenigstens noch eine Bemerkung machen, Josef als Sterbepatron, Sie haben das ja kurz angesprochen, das Problem ist ja, man weiß ja nichts über Josef. Und Martin von Cochem vertritt die These, über seinen und auch über seinen Tod ja nicht. Und es sei eben die Liebe zu Gott, zu Jesus und zu Gott gewesen, die ihm in den Tod getrieben hat. Also nur um das nochmal zu zeigen, was wie spannend solche Prozesse sind. Wie wird Josef denn zum Sterbepatron? Nicht, wo man doch gar nicht weiß, wie er gestorben ist. Und das ist also eine ganz spannende Sache. Das nur nebenbei, also ich bedanke mich für den Hinweis und hoffe, dass ich mir bald also den Aufsatz durchlesen kann und das Bild anschauen kann. Auf der Liste stehen jetzt Herr Turchini, meine Wenigkeit und Frau Seidel-Menki und dann denke ich, sollten wir Sie und dann l'ultima. Grazie. Intanto ho apprezzato molto una relazione bella e proprio per questo, anche se siamo un po' stanchi, faccio un intervento. Andremo tutti a mangiare. E una riflessione, in primo luogo, e poi una domanda. La riflessione è questa. La proposta di modelli di vita passa anche, è una proposta che viene fatta insieme con le immagini, anche attraverso libri, che sono spesso, non sempre, corredati di stampe, talora popolari, più spesso colte. Ma non è tanto l'interesse per le stampe che mi muove, quanto l'interesse per i contenuti dei libri che propongono i modelli. Con la proposta di questi modelli di vita dei santi, si propongono però anche modelli di vita per stati di persone, per l'operaio, per il maestro, ed è una proposta nuova che non c'era in precedenza. Questa era la prima considerazione. La seconda considerazione che si unisce a questa è che c'è anche nelle chiese un sistema, c'è una gerarchia di modelli, perché abbiamo una proposta di modelli che viene da un centro o viene da più centri, ma quando si scende dal centro alla periferia, poi abbiamo delle scelte. Non credo ci siano delle scelte all'interno delle chiese, ad esempio. Arrivano i nuovi santi, arrivano i nuovi modelli che servono per fare delle proposte di tipo catechetico, evangelico, proposte di vario tipo, proposte di vita, ma poi trovano una loro collocazione all'interno di strutture ecclesiastiche già definite. Allora c'è il vecchio santo, che anche magari la vecchia immagine di un santo che viene spostata, e abbiamo la proposta di una nuova immagine di un nuovo santo, oppure la proposta di un'immagine di un vecchio santo riletta, riutilizzata in una chiave diversa. Allora qui mi viene la mia domanda: questo discorso di gerarchia all'interno delle proposte concrete, che risponde anche ad altre cose, non crede che ci sia lo spazio per riflettere anche su chi compie queste scelte, e cioè la committenza? Perché è vero, abbiamo visto la scena del cielo all'inizio con i santi, ma dietro c'era la compagnia di Gesù. Nelle chiese, come in altri posti, le nuove immagini vengono proposte da qualcuno, qualcuno le paga, qualcuno le propone. Allora, quali sono i proponenti? Perché in questa gerarchia di immagini, in questa proposta di immagini, e quindi di modelli, ci stanno dietro delle forze che sono enti, che sono istituzioni, che sono comunità, che sono singoli. Ecco, questo per me è un problema importante, perché permette di unire questo discorso che lei ha fatto molto bello. Io penso che ce l'abbia in mente, l'abbia lasciato perdere, però mi pare una cosa che negli atti, se lei la dicesse, credo darebbe un grande contributo a tutti. Ich wollte zu dem zweiten Punkt auch was sagen, Stichwort Orden. Ich habe mich auch auf die Liste gesetzt, ich möchte zwei Bemerkungen machen. Das eine betrifft die Rolle der Orden. Natürlich ist die Art und Weise, wie Herr Buschel das angeht, eher so kulturanthropologisch, ethnologisch gesehen. Wenn man das stärker soziologisch oder sogar wirtschaftsgeschichtlich sieht, dann kommen die Orden massivst in den Vordergrund. Man hat ja nachgewiesen, rein empirisch, dass bis in die Zeit Pauls VI., 20. Jahrhundert, man eigentlich nur eine reelle Chance hatte, heilig zu werden, wenn man einen Orden als Pressure-Group hinter sich hatte. Eigentlich auch was die Finanzierung des Unternehmens angeht. Und daher kommt es, dass so viele Ordensleute den Himmel bevölkern, beziehungsweise Leute, die zu der, soll ich sagen, zu der Anhängerschaft eines bestimmten Ordens gehört haben. Es wäre interessant zu sehen, und da wird die Sache, glaube ich, jetzt grundsätzlich für uns hier, wie weit die Orden überhaupt eine zentrale Rolle spielen zur Durchsetzung, zur Förderung, zur Erfindung dessen, was katholische Reform, Erneuerung, Gestaltung des modernen Katholizismus ist, und möglicherweise ein größeres Gewicht haben als das Konzil von Trient. Ich habe das ja in meiner Einleitung schon etwas angedeutet, dass die Orden das Konzil mehr beeinflusst haben als das Konzil die Orden, nicht? Denn das betrifft ja auch die Theologie, nicht? Und das würde dann wieder ihre Bilderwelt berühren. Was für eine spezifische Ordenstheologie wird eigentlich dargestellt, nicht? Das könnte man dann bis in die Gegenwart verfolgen, wo ja die Franziskaner, wenn ich richtig sehe, versuchten, ein neues Mariendogma zu lancieren, die Mediatrice, das dann irgendwann kläglich gescheitert ist und unterblieben ist. Aber das dokumentiert sich dann darin, dass bestimmte Kirchen dieses Patronat bekommen haben und so. Nicht? Also ich glaube, wenn man von der stärker anthropologischen Seite mehr zur sozialgeschichtlichen und gar zur politischen überwechselt, wird man um eine gründliche Behandlung der Orden und der Rolle der Orden gar nicht herumkommen. Aber das ist eigentlich nur ein Kommentar im Sinne dessen, was Herr Turchini auch gesagt hat, nicht? Das andere, was ich fragen wollte oder sagen wollte, vielleicht soll ich Sie das auch nicht fragen, weil Sie so wenig eine Antwort wissen wie ich, aber vielleicht wissen Sie eine. Da gibt es einen Widerspruch. Sie haben herausgearbeitet, und das haben ja auch schon andere getan, dass Individualisierung im Sinne von Modernisierung ein Kennzeichen moderner Heiliger, postredentinischer Heiliger sei. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch gesagt, und auch das haben wir schon bei der Tagung in Augsburg gehört, dass ein tiefes Misstrauen gegen persönliche, individuelle, religiöse Erfahrung, vor allem gegen mystische Erfahrung, ein Grundzug dieser katholischen Konfessionalisierung ist. Und da liegt ja eigentlich ein Widerspruch, nicht? Individuelle, mystische Erfahrung wird verworfen, aber gleichzeitig wird die Heiligkeit des Individuums in den Mittelpunkt gestellt, nicht? Ich persönlich würde dazu neigen, jetzt mal einfach so hypothetisch, das mit dem Problem der Disziplin zu lösen und zu sagen, ja, man will Individualität, aber man will disziplinierte Individualität und den Wildwuchs der persönlichen, fast beliebigen Glaubenserfahrung nicht dulden. Aber ich meine nicht unbedingt, dass Sie jetzt dazu Stellung nehmen müssen, aber wenn Sie es können, umso besser. Ich wollte das bloß noch loswerden. So, jetzt haben wir... Ja, also was Herrn Turchini angeht, also erstmal vielen Dank. Es waren ja vor allen Dingen auch Ergänzungen, also etwa die Frage, und das hat er selbst ja in seinem Buch über Carlo Borromeo auch gezeigt, welche Rolle ganz allgemein Literatur, Bücher spielen im Prozess der Vermittlung von Modellen, wobei sicherlich interessant ist auch die, wie hier bestimmte Gruppen ganz gezielt durch bestimmte Heilige angesprochen werden. Das gehört ja auch in diesen ganzen Bereich der Differenzierung. Interessant und ganz wichtig, und da bin ich nicht eigentlich überhaupt nicht drauf eingegangen, ist eben tatsächlich, wer steht etwa hinter so einem Bild? Hier in dem Fall, was ich gezeigt habe, sind es die Jesuiten. Der Maler ist ein Jesuit, er muss natürlich seinen Entwurf für dieses Fresko dem Ordensgeneral einreichen, damit er sein Plazid gibt und eben auch das Geld springen lässt. Also das ist ganz ohne Zweifel ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich habe es schon in anderem Zusammenhang gesagt, auf diese Frage der Pressure Groups, der politischen Einflussnahmen, der finanziellen Dinge nicht eingegangen, einfach um nicht dieses Modell oder dieses Strukturprinzip des Modells, woran mir ja eigentlich gelegen ist, aus dem Blick zu verlieren. Und ich möchte zu Herrn Reinhardt sagen, ich glaube, das Interessante ist ja, oder interessant wäre es ja festzustellen, dass da Ordensinteressen da sind und trotzdem moderne Heilige oder deshalb moderne Heilige da sind. Das ist ja etwas, was sich gar nicht widerspricht, wenn ich eine Pressure Group habe, die aufgrund bestimmter Eigeninteressen den Himmel bevölkert, widerspricht das ja nicht unbedingt der These, dass diese Leute, die dann da im Himmel sitzen, ausgesprochen moderne Züge tragen. Obwohl das Prinzip, was dahinter steckt, vielleicht nicht so modern ist. Also da müsste man mal gucken. Und was Individualisierung angeht, natürlich ist es ein Schlagwort und wir können Individualität ja schlecht messen. Und ich denke auch, Individualität hat ihre Grenzen. Und das ist ja bis heute so. Also Persönlichkeitsentfaltung hat bis heute gewisse disziplinarische Schranken. Und es stimmt, Visionen. Auch Ignatius hatte Probleme mit der Inquisition, auch Ignatius ist ein Mystiker ja im Grunde genommen. Da ist das Problem der Kontrolle. Was kann man noch kontrollieren und was kann man nicht mehr kontrollieren? Aber entscheidend ist, im Mittelalter hat man das zwar ansatzweise auch schon gefragt, nicht? Auch da hatte man es mit Zweifeln zu tun, aber es spielte keine große Rolle. Man beginnt jetzt um 1600 massiver nachzufragen. Also Individualität ja, aber wie Herr Reinhardt gesagt hat, sie muss kontrollierbar bleiben. Nicht? La penultima Intervention, Professor Seidelmann. Ich fand Ihr Referat sehr einleuchtend, weil es meiner Meinung nach eine Tendenz der modernen Historiografie besonders klar dokumentiert, nämlich die Tendenz, reformatorische Wertmaßstäbe und Paradigmen auf die katholische Welt zu übertragen. In Stuttgart an dem Welthistorischen Kongress von 1983 fiel mir ein Referat auf, worüber ich nenne den Namen des Referenten nicht, worüber die Rede über Ehe und Ehelosigkeit war. Und da wurde bewiesen in einem Vortrag, dass im Grunde genommen die katholische Wertskala die Ehe an der ersten Stelle stellt und die Ehelosigkeit an der zweiten. Damals hatte ich zum ersten Mal den Eindruck, dass gewisse eben Werte vom protestantischen Kulturwelt auf die katholische übertragen wurde. Und heute haben Sie gesagt, dass der tridentinische Heilige durch verinnerlichte christozentrische Pietas innerweltliche Einsatz, Aktivität und Asketismus gekennzeichnet ist. Das heißt, es ist eine klare Übertragung des protestantischen Ethos auf die katholische Welt. Also ich habe einige Bedenken darüber. Also entweder behalten Sie dieses Modell oder dieses, ich glaube, Postulat, im Moment für mich nur ein Postulat, dann müssen Sie aber die Funktion des Heiligen als Lebensmodell aufgeben, denn mindestens in großen Teilen des katholischen Europa hat dieses Modell, ist nicht wirksam geworden. Also ich habe einen grundsätzlichen Einwand. Ja, das wäre, darüber könnte man natürlich sprechen, ob diese Modelle oder wie diese Modelle dann tatsächlich Lebensstrategien geprägt haben. Das habe ich ja gar nicht gemacht. Also inwieweit nun tatsächlich das Modell, das Strukturprinzip eines verinnerlichten Christozentrismus, der dann zur innerweltlichen Askese geführt hätte, inwieweit das dann internalisiert übernommen worden ist, das weiß ich nicht. Und ich glaube aber, dass auf der einen Seite die, ich sage jetzt mal etwas böse, die protestantische Fraktion mir übel nimmt, dass ich den Weber hier in die katholische Welt einführe, während mir die eher katholische Welt übel nimmt, dass ich ihr nun Modernität zuschreibe, die es doch vielleicht gar nicht gehabt hat. Aber ich glaube, für die Frage, wie modern denn die katholische Welt des 16. und 17. oder des 17. Jahrhunderts gewesen ist, da würde ich Herrn Reinhardt lieber das Wort überlassen. Und wenn man da die funktionale Äquivalenz in den Vordergrund rückt, denke ich, gibt es da durchaus auch Parallelen. Also da verweise ich dann eigentlich auf die Reinhardtschen Grundsätze. Ich möchte auch noch vielleicht darauf hinweisen, vor kurzem ist ein Aufsatz erschienen von Heinz Schilling, der Luther, Calvin und Loyola verglichen hat. Und da muss ich sagen, wo sie so Probleme hatten, Loyola als einen rationalen Organisator anzuerkennen. Schilling ist da viel radikaler als ich. Der wendet nämlich das Prinzip Solus Christus, Sola Scriptura, Sola Fide auf Loyola an. Also so weit würde ich nämlich nicht gehen. Obwohl man auch da funktionale Äquivalenzen feststellen kann. Also nur das nebenbei. Also ein bisschen freut es mich. Ich weiß zwar immer noch nicht, woher die Moderne kommt. Darauf habe ich keine Antwort. Aber mi dispiace proprio di stancare. Una considerazione a margine di quello che diceva Turchini, molto centrata secondo me, cioè vengono proposti santi per ogni categoria di persone. La domanda è, però, quelli proposti sono la quasi totalità degli ecclesiastici. Per cui, dico, il santo che si viene proposto è sempre un ecclesiastico, sebbene, per esempio, poi abbia avuto delle caratteristiche più vicine a delle determinate persone. Penso a Gerardo Maiella, che in effetti è un santo laico redentorista, che però è vicino alla modalità di vivere delle persone, della gente del sud. La domanda che io vorrei fare, per quello che ho capito, naturalmente non ho capito al 100% tutti gli interventi, qual è la caratteristica fondamentale del santo post-tridentino? Qual è la virtù fondamentale che deve esprimere per la Chiesa Cattolica? Io faccio la domanda. Muss gehorsam der Kirchen sein? Cioè credo che debba essere l'obbedienza alla Chiesa. Ancora oggi, cioè tra i santi che lei ha proposto, tra le caratteristiche, c'è l'asceta, c'è il mistico, c'è l'attivista, c'è il missionario che espande la Chiesa, c'è l'eroe che muore per la Chiesa, per la fede, ma è per la Chiesa. Cito soltanto in un convegno che è stato fatto qui 10 anni fa, che le 4 caratteristiche che devono esserci per dichiarare un santo, ancora santo martire, ancora oggi deve essere il perseguitato, il persecutore, la morte e la fede nella Chiesa per motivi di fede, che vuol dire sempre è morto per difendere la Chiesa cattolica centrale. Ora, questo credo che sia interessante, secondo me. L'obbedienza alla Chiesa è fondamentale per la proclamazione di un santo post-tridentino. Parallelamente, non so se noi lo possiamo fare, nelle chiese protestanti c'è un'ala che invece propone come l'anabattismo che il santo è l'eretico, quindi nei riguardi sia dei luterani e sia dei cattolici, penso alla cronaca di Sebastian Frank, oppure a quell'ala pietista che propone, guarda caso, che i santi veri, dove c'è la verità e quindi l'incarnazione del vero santo, anche se in termini luterani, e quelli che la Chiesa ufficiale, anche luterana, dichiara come eretico, e penso l'Arnold e penso tutta la letteratura pietistica che scrive i martirologi. Mi sembra questa una cosa interessante, naturalmente la propongo all'attenzione di chi ne sa più di me. Ja, also zum ersten Punkt, das stimmt, kann ich nur bestätigen. Es ist schon sehr sinnvoll, wenn man heiliger werden will, ein Kirchenmann zu sein oder eine Kirchenfrau. Man müsste mal gucken, genauer, wie das denn bei denen aussieht, die es nicht geschafft haben. Da gibt es ja vergleichsweise wenig Studien. Ich glaube, im Königreich Neapel gab es Hunderte, die also auf der Strecke geblieben sind, in Anführungsstrichen. Das heißt also nicht offiziell heilig gesprochen worden sind. Da müsste man mal gucken, wie da das Verhältnis, ob sich möglicherweise das Verhältnis von Laien und in wie auch immer kirchlich gebundenen Gruppen verschiebt. Möglicherweise könnte man feststellen, dass je weiter man nach unten geht, der Anteil der Laien größer wird. Ich habe das noch nie versucht, mal empirisch zu erproben, aber es wäre ein Versuch wert. Ja, der Gehorsam. Also man sollte schon gehorsam sein. Die Frage ist, ich weiß es nicht, vielleicht könnte ich das auch in das Konzept der innerweltlichen Askese mit einbauen, dieser Gehorsam. Also innerweltlicher Aktivismus schließt ja Gehorsam nicht aus. Bei der Bereich Märtyrer, da will ich nicht drauf eingehen, das ist, weil es sehr, sehr schwierig ist, dass mir scheint, dass es offiziell eine gewisse Distanz zu Märtyrern gibt. Es gibt ja nur einen wirklichen Märtyrer, Blutmärtyrer, den Fidelis von Sigmaringen. Später kommt der Nepomuk dazu, aber das ist ja nun ein mittelalterlicher Märtyrer. Sonst gibt es, soweit ich weiß, keinen einzigen auf der obersten Ebene. Da wäre auch die Frage, wie sieht das unten vor Ort aus? Wie sieht das bei den Heiligen aus, die es nicht geschafft haben? Also dann von den Märtyrern zum Vergleich mit dem Protestantismus. Das interessiert mich auch sehr, denn Luther, ich hatte schon gesagt, mit dem Nimbus ist gängig. Die Märtyrerbücher der Protestanten müsste man mal hier ein vergleichend angucken, was hier für Konzeptionen dahinter stehen. Möglicherweise werde ich das in Zukunft mal tun, wenn ich da eine Idee bekomme. Aber das scheint mir ein ganz interessanter und wichtiger Aspekt zu sein, auch in Hinblick auf den Surrogatcharakter. Denn das zeigt ja doch eigentlich nur, wenn auch der Protestantismus ein solches Bedürfnis nach wie auch immer säkularisierter Heiligkeit hat, dann zeigt das doch nur, dass meine Laboratoriumsthese möglicherweise gar nicht so völlig falsch ist. Dass man erkannt hat, welche Möglichkeiten eine solche Form der Verehrung Toter bietet, in welcher Hinsicht auch immer. Grazie, è necessario di terminare. Prego la dottoressa Conrad e il professor Pon di indrizzare il referente privatamente.